Dankeschön. Guten Abend. Vielen Dank und guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nach einer Statistik, die von Edgar Heim veröffentlicht wurde, durchleidet ein Mensch in 20 Lebensjahren durchschnittlich eine lebensbedrohliche, 20 ernsthafte und 200 mittelschwere Erkrankungen. Erschreckende Zahlen, aber auch glaubhafte Zahlen, denn eigentlich bräuchte man keine Statistik, um festzustellen, welch große und welch zentrale Rolle Kranksein im Leben eines Menschen spielt. Begleiten uns doch zahlreiche Symptome über lange Zeit, Jahrzehnte, ja manchmal durch das ganze Leben? Sind wir doch ständig bedroht von einem schweren Kranksein, ganz zentral in unserem Lebensweg behindert zu werden? Kranksein, ein uraltes Thema, das den Menschen so lange beschäftigt, solange es Menschsein gibt. Heute steht auf der Gegenseite von Kranksein moderne Medizin mit bis ans wunderbare grenzenden Erfolge, mit Techniken und Möglichkeiten, die uns Respekt und Staunen abverlangen. Gleichzeitig mag es noch erstaunlicher sein, dass zur selben Zeit auch die Kritik an dieser Medizin immer lautstarker wird und immer breiteren Boden gewinnt. Uns interessiert nicht so sehr, was die einzelnen Kritiker vorbringen, denn diese kommen aus den unterschiedlichsten Ecken und stehen auf unterschiedlichsten philosophischen oder weltanschaulichen Grundlagen. Jeder hat irgendetwas einzuwenden und irgendeinen Gegenvorschlag, wie man es anders machen könnte. Uns interessiert mehr die Kritik als solches, die Kritik als Phänomen, die Kritik als Symptom. Ist sie doch Ausdruck dafür, dass wahrscheinlich intuitiv das Misstrauen gegenüber dem eingeschlagenen Weg der Medizin immer größer wird. Dass der Verdacht sich immer mehr rumspricht, dass vielleicht jenes Ziel, das die Medizin sich einmal setzte, über diesen Weg gar nicht erreichbar ist. Jenes Ziel, krank sein, aus dem Leben des Menschen auszurotten, es ganz zu verhindern, denn daran arbeitet die Medizin seit eh und je. Ihr Traum ist es, der gesunde Mensch, der nicht mehr von dieser Störung, Krankheit ständig bedroht ist. Solange man es noch nicht geschafft hat, krank sein ganz aus der Welt zu schaffen, versucht man ihm, so gut es geht, in der Erkrankung zu helfen. Aber das Ziel bleibt Kampf gegen die Krankheit, Sieg über das Kranksein. Ich möchte mich heute Abend nicht einreihen in die Reihe der Kritiker und nun auch etwas dafür und dagegen zu sagen. Denn wenn man mal die Schulmedizin und die Kritiker vergleicht, dann fällt wieder eine Gemeinsamkeit auf. Die Gemeinsamkeit ist, dass alle nach irgendwelchen Ursachen des Krankseins suchen und irgendwelche funktionale Vorschläge vorbringen, wie man denn diese Ursachen wirksam bekämpfen könnte. Oder andersrum ausgedrückt, gemeinsam ist sowohl der Medizin als auch den Kritikern, dass sie letztlich im Funktionalen stecken bleiben und dass sie alle keine Philosophie des Krankseins und der Heilung besitzen. Und genau zu einem solchen Schritt möchte ich Sie heute Abend einladen. Zu einem relativ großen Schritt. Ein Schritt, der nicht wieder irgendwelche funktionalen Vorschläge macht, sondern ein Schritt in die Metaphysik im buchstäblichen Sinne, das heißt über die Funktionalität, über das formal Sichtbare hinausgehend, einen Schritt, der es möglich macht, vielleicht etwas von der Sinnhaftigkeit des Krankseins zu erfahren. Ein Schritt, der vielleicht zur Einsicht führt, dass Kranksein mehr ist als eine dumme, unliebsame Störung des sonst so behaglichen Lebens des Menschen, sondern dass auch Kranksein Sinnhaftigkeit besitzt und direkt etwas mit dem Menschsein und seinem Weg als Mensch zu tun hat. Wenn wir nach der Sinnhaftigkeit fragen, dann ist das gleichzeitig eine Frage nach der Bedeutung von Kranksein. Und wenn wir nach Bedeutung fragen, dann müssen wir deuten. Denn solange wir etwas nicht deuten, bleibt es bedeutungslos. Das ist mit allen Phänomenen dieser Welt so. Jedes physikalische Messinstrument muss gedeutet werden, sonst bleibt es banal und belanglos. Der Anstieg einer Quecksilbersäule in einem Glasrohr ist das bedeutungsloseste Ereignis, das man sich vorstellen kann, solange es wir nicht deuten. Erst wenn ich dieses Verhalten der Quecksilbersäule als einen äußeren, sichtbaren Ausdruck eines dahinterliegenden Geschehens, zum Beispiel Temperaturanstieg, deute, wird auch der Vorgang an sich bedeutungsvoll. Um deuten zu können und zur Bedeutung zu gelangen, erscheint es mir besonders wichtig, zwischen zwei Begriffen unterscheiden zu lernen, die heutzutage häufig immer wieder durcheinander geworfen werden und auf jeden Fall nicht getrennt werden. Was gar nicht so erstaunlich ist, treten sie, wenn wir ihnen begegnen, meist in einer sehr eng verflochtenen Gemeinschaft auf. Und dennoch sind es zwei unterschiedliche Bereiche, nämlich Form und Inhalt. Was ich damit meine, wird in einem Beispiel sehr klar. In einem Bereich trennen eigentlich alle Menschen Form und Inhalt, nämlich in der Kunst. Stellen Sie sich ein Kunstwerk, zum Beispiel ein Gemälde vor und einen Betrachter, der sich zur Aufgabe gemacht hat, der Bedeutung des Gemäldes näher zu kommen. Und dies versucht er dadurch, dass er nun ganz genaue Analysen anstellt über die Struktur der Leinwand, über die Zusammensetzung, chemische Zusammensetzung der Farben, über die Art des Holzes, aus dem der Rahmen ist und so weiter. Bei einer solchen Beobachtung würden Sie doch das Gefühl nicht loswerden, dass dieser Mensch auf einem falschen Weg ist. Obwohl seine Analyse stimmt, obwohl er diese Analyse gut durchführt, exakt, sehr, sehr wissenschaftlich, ist es doch nicht gerade der ideale Weg, um an die Bedeutung des Gemäldes heranzukommen. Denn er analysiert doch nur den Formaspekt und diesen analysiert er richtig. Aber es geht doch bei diesem Gemälde letztlich um etwas anderes, um eine Botschaft des Künstlers, um eine Aussage, um eine Information, eben um etwas, was der Künstler über die Form lediglich transportieren wollte. Diese Form wäre austauschbar. Hätte er nicht diese Farben und nicht diese Leinwand gehabt, wäre es ihm mit ziemlicher Sicherheit möglich gewesen, auch mit anderen Formaspekten, mit anderem Material, die gleiche Botschaft, den gleichen Inhalt zu transportieren. Allerdings, wir brauchen, um einen Inhalt weitergebbar zu machen, immer einen Formaspekt. Deswegen treten diese beiden, Form und Inhalt, auch immer gemeinsam auf, aber sie sind nicht dasselbe. Das, was bei der Kunstbetrachtung jedem Menschen klar ist, ist eigenartigerweise ein Schritt weiter nicht mehr so klar. Bei der Betrachtung von Schicksalsereignissen, bei der Betrachtung von Krankheit. Dort trennen die Menschen Inhalt und Form auf einmal nicht mehr. Dort schaut die Medizin fasziniert wieder nur auf den Formaspekt, analysiert ihn gut, aber kommt über die Analyse des formalen Ablaufs, der Funktionalität, natürlich niemals an den Inhalt, niemals an die Bedeutung und muss damit immer in der Bedeutungslosigkeit stecken bleiben. Der Ansatz, den ich Ihnen heute vortragen möchte, besteht eben darin, dass wir es unternehmen wollen, Kranksein zu deuten, um eine Bedeutung und damit eine Sinnhaftigkeit zu erfahren. Das meint, wir gehen davon aus, dass Kranksein immer ein Ausdrucksgeschehen ist, das auf etwas, was dahinter liegt, auf einen Inhalt aufmerksam machen will, auf etwas hinweist, beziehungsweise das funktionale Geschehen nur die Form liefert, um einen Inhalt zu transportieren. Dieser Grundansatz, Kranksein zu deuten, ist nicht absolut neu. Seit der Entwicklung der Psychoanalyse kennen wir eine Strömung, die sich Psychosomatik nennt. Und dort macht man es, Kranksein zu deuten. Dennoch unterscheidet sich unser Ansatz mindestens in zwei ganz wesentlichen Punkten von der klassischen Psychosomatik. Und diese beiden Punkte möchte ich hier an den Anfang stellen und kurz skizzieren. Die Psychosomatik zerlegt die Vielzahl der Symptome in Gruppen und wählt daraus eine Gruppe heraus, die sie psychosomatisch nennt und grenzt diese damit ab von den rein somatischen Symptomen und den rein psychischen Symptomen und kümmert sich damit immer nur um eine Auswahl. Diese Unterscheidung in somatisch, psychosomatisch und psychisch übernehmen wir nicht. Das heißt, für uns ist jedes Symptom Ausdruck eines ungelösten psychischen Problems. Das heißt, unser ganzes Denkmodell ist psychosomatisch. dass wir aber auf sämtliche Symptome umlegen und damit eine einheitliche Theorie von Krankheit und Heilung vorschlagen, die immer anwendbar ist und keinerlei Unterscheidung braucht. Wenn ich sage, dass wir alle Symptome deuten, dann kennt dieses alle auch wirklich keine Ausnahme. Dazu gehört genauso die Folge eines nicht verschuldeten Autounfalls wie eine Infektionskrankheit oder Krebs. Jedes Symptom ist deutbar, jedes Symptom ist Träger eines Inhalts. Der zweite wesentliche Unterschied zur Psychosomatik: Die Psychosomatik sucht nach Ursachen in der Biografie des Klienten, geht meist zurück bis in die Kindheitsjahre und findet dort entweder die berühmte böse Mutter oder irgendeinen ödipalen Konflikt oder sonst etwas, was wir aus der psychoanalytischen Theorie kennen. Auf jeden Fall sucht man in der Biografie, in der historischen Biografie des Menschen, nach einer Ursache, um damit das Auftreten der Störung zu erklären. Auch dieses Vorgehen teilen wir nicht, indem wir das Hineinschauen in die Biografie eines Menschen für ein überflüssiges Vorgehen halten. Dahinter liegt die Anschauung, dass wir überhaupt nicht nach Ursachen suchen. Eine Behauptung, die vielleicht an dieser Stelle jetzt etwas verblüffend wirkt und auf die ich dann zu einer späteren Stelle noch ein bisschen näher eingehe, wenn es sich um das kausale Denken handelt. Auf jeden Fall suchen wir überhaupt nicht nach einer Ursache im üblichen Sinn, denn es gibt keine Ursache. Und wenn Ihnen diese Behauptung gar nicht gefällt, dann können Sie sie auch noch in einer anderen Formulierung bekommen. Es gibt beliebig viele Ursachen. Das ist unterm Strich dasselbe, denn die Ursachen sind vom Menschen gemacht. Das heißt, die Ursachen sind Sachen, die der Mensch durch Projektion zu Ursachen interpretiert. Sie können alles zur Ursache machen. Da Sie alles zur Ursache machen können, können Sie auch den ganzen Vorgang wieder sparen und dann gibt es keine Ursache. Das Suchen nach den Ursachen halten wir für die zentralste Sackgasse medizinischen Denkens und auch psychologischen Denkens. Denn wann immer Sie eine Ursache finden, projizieren Sie in diesem Moment Schuld auf etwas außerhalb von Ihnen Liegendes. Deswegen lieben wir zwar die Ursachen so, auf der anderen Seite verhindert aber gerade diese Projektion, dass irgendetwas geschieht. Ob Sie die Ursache auf Bakterien, Viren, Erdstrahlen, verschmutzte Luft oder böse Mütter projizieren, ist für den psychischen Prozess absolut belanglos. In jedem Fall liegt die Ursache draußen und ich bin mal wieder armes Opfer. Wir wollen gerade die Situation, das Kranksein im Menschen lösen und dazu ist es notwendig, auf die Projektion von Ursachen zu verzichten. Dass wir nicht in die Biografie eines Menschen schauen, dahinter liegt folgende Idee. Wenn das Symptom Ausdruck eines ungelösten Problems ist und der Mensch jetzt dieses Symptom hat, dann hat er auch jetzt dieses Problem. Und dann kann es auch nur jetzt angegangen und gelöst werden. Ob er dieses Problem schon 20, 200 oder 2000 Jahre lang hat, ist für diesen Vorgang absolut bedeutungslos. Jetzt ist es auf jeden Fall da und auch nur jetzt kann es gelöst werden. Was wollen wir? Suchen nach vergangenen Ursachen, nur um wieder irgendeinen Schuldigen zu haben, der uns nichts nützt, um das Problem zu lösen. Das wären die zwei, wie mir scheinen, wesentlichen Unterschiede zum klassischen Modell der Psychosomatik. Dass es daneben natürlich auch Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten gibt, liegt in der Natur der Sache. Die Medizin erzählt uns, dass es viele Krankheiten gibt, sagt uns die Namen dazu, redet davon, dass bestimmte Organe erkranken, Körperteile erkranken. Und bereits bei diesen sprachlichen Umgangsformen möchte ich kurz einhaken. Mit dem Hinweis, dass mir der Gebrauch des Wortes Krankheit im Plural unerlaubt erscheint. Krankheiten ist ein sprachliches Gebilde, das sinnlos ist, weil es das nicht gibt. Was soll das sein, Krankheiten? Nun sind wir diesen Begriff so gewohnt, dass Sie wahrscheinlich jetzt gar nicht merken oder gar nicht verstehen, was ich meine. Was aber deutlicher wird, wenn Sie mit dem Gegenpol arbeiten. Der Gegenpol von Krankheit ist Gesundheit. Bilden Sie davon die Mehrzahl, dann haben Sie Gesundheiten. Und da bleibt doch schon eher die Frage, was ist denn das? was sind Gesundheiten? Und genauso wenig wie es Gesundheiten gibt, gibt es Krankheiten. Denn Krankheit und Gesundheit sind singuläre Begriffe und beziehen sich auf eine Zustandsform des Menschen. Der Mensch ist entweder krank oder ist gesund. Wenn der Mensch krank ist, meint das, dass er aus seiner Gesetzmäßigkeit herausgeworfen wurde, dass er nicht mehr in Harmonie ist, nicht mehr in Ordnung ist. Das meint, er ist krank. Wenn ich sage, er, der Mensch ist krank, dann rede ich nicht von seinem Körper, nicht von seinem Organismus. Ich rede von ihm, den Menschen. Den Menschen als ein seelisches Wesen, als ein bewusstes Wesen. Denn nur in dieser Ebene des Bewusstseins, in seiner Psyche, kann er aus der Ordnung geraten sein. Kann er nicht mehr in Ordnung, das heißt krank sein. Im Körper kann dies erstmal nicht geschehen. Deswegen ist es auch sinnlos zu sagen, die Leber wäre krank. Sie kann es leider nicht. Sie kann weder gesund sein noch krank sein. Wenn sie funktioniert, sei es gesetzmäßig oder nicht gesetzmäßig, wenn sie überhaupt Funktion zeigt, dann ist dies doch bereits Ausdruck von Information. Und Information ist Bewusstheit. Die Leber allein als materielles Etwas tut gar nichts. Wer es nicht glaubt, sollte Studien an einer Leiche betreiben. Dort haben sie reinen Körper, reine Organe. Von denen können sie weder sagen, die sind gesund, noch sie sind krank, noch sie tun es richtig oder sie tun etwas falsch. Sie tun nichts. Ihnen fehlt Information, und das heißt bei Menschen Bewusstheit, die zur Funktion führen. Das meint, in der Funktion des Organismus drückt sich doch lediglich die Information aus. Das heißt, der Körper ist jener Ort, an dem und in dem Bewusstsein in die Sichtbarkeit umgesetzt wird. Oder in einem Bild gesprochen, der Organismus, der Körper ist so etwas wie eine Bühne. Die Bühne, auf dem sich ein Stück manifestiert. Wenn Sie ins Theater gehen, um eine Tragödie anzuschauen, können Sie nicht behaupten, die Bühne war tragisch. Sie war nicht tragisch, sie ist nicht tragisch, sie wird es niemals sein. Es kann immer nur das Stück, der Inhalt, tragisch sein. Allerdings zeigt sich dieses Stück auf der Bühne, innerhalb der Kulissen, anhand von Kostümen. Das sind aber lediglich die Formaspekte, die etwas zum Ausdruck bringen, nicht der Inhalt selbst. Wenn wir das wieder zurück übertragen, dieses Beispiel auf den Menschen und seinen Körper und Organismus, dann wird vielleicht klar, was die Unterscheidung meint. Der Mensch allein kann krank sein, kann nicht mehr in Ordnung sein. Das zeigt sich im Körper, materialisiert sich im Körper, kommt über den Körper zum sichtbaren Ausdruck. Aber das, was wir im Körper wahrnehmen, ist nicht identisch mit dem Inhalt, sondern lediglich Ausdruck, Formgeschehen des Inhalts. Das, was sich im Körper zeigt, sind nun Symptome, nicht Krankheiten, sondern das Kranksein äußert sich in Symptomen. Davon gibt es nun allerdings viele. Und diese Symptome weisen letztlich nur darauf hin, dass im Menschen etwas nicht mehr in Ordnung ist, dass er aus der Harmonie gefallen ist, dass er nicht mehr auf seinem Weg ist. Und damit haben Symptome Signalcharakter, Hinweisfunktion. Mir erscheint zum weiteren Verständnis von Krankheit und deren Deutung diese Unterscheidung zwischen dem Kranksein an sich und dem Ausdrucksgeschehen in den Symptomen besonders wesentlich. Deswegen sicherheitshalber noch ein Beispiel, das es verdeutlichen sollte, was ich meine und welche Konsequenzen daraus entstehen, wenn man es verwechselt. Stellen Sie sich vor, Sie sind als Autofahrer unterwegs, haben ein bestimmtes Ziel, wollen dies erreichen. Und auf Ihrem Weg werden Sie an der Fortführung dieses Weges gestört vom Aufleuchten eines Kontrolllämpchens auf dem Armaturenbrett. Sie lassen sich stören, sind vielleicht verärgert, aber Sie lassen sich stören, Sie halten an, rufen vielleicht einen Pannendienst. Und lassen Sie mich dieses Beispiel nun auf einer etwas unwahrscheinlichen, aber dafür sehr wörtlichen Ebene weiterspielen. Es kommt der Pannendienst und fragt, Sie haben mich gerufen, warum? Und Sie sagen ja, weil dieses Lämpchen aufleuchtet. Der Pannendienst fragt, aha, Sie wollen also, dass es nicht leuchtet, richtig. Und dann dreht er das Birnchen aus und sagt, sehen Sie, es leuchtet nicht mehr, gute Fahrt. An dieser Stelle werden Sie enttäuscht bis verärgert. Obwohl rein wörtlich genommen eigentlich alles stimmt. Sie haben ihn gerufen, weil es leuchtet. Sie wollten, dass er, wenn er geht, es nicht mehr leuchtet. Nur das, was dazwischen geschieht, haben sich anders vorgestellt. Sie wollten eigentlich, dass dieser Pannendienst das Leuchten des Lämpchens nicht unmöglich, sondern überflüssig macht. Sie hatten erwartet, dass der Pannendienst dieses Lämpchen eigentlich nur als Aufforderung versteht, auf einer nicht so vordergründigen Ebene, auf einer dahinterliegenden Ebene zu suchen, was nicht mehr in Ordnung ist. Und dadurch, dass er das wieder in Ordnung bringt, das Leuchten des Lämpchens unnötig, überflüssig macht, nicht unmöglich. Was hier etwas übertrieben wirkt, unwahrscheinlich wirkt, ist dennoch das zentrale Problem der Medizin und geschieht letztlich analog täglich in Tausenden, Zigtausenden von Arztpraxen und Kliniken. Denn wenn ein Mensch kommt, kommt er mit einem Symptom. Kommt er mit einem Symptom, das unserem Lämpchen entspricht und eigentlich nur Signalfunktion hat, schau hin, es ist etwas nicht mehr in Ordnung. Der Mensch ist krank. Und nun lässt sich die Medizin faszinieren vom Symptom. Sieht überhaupt nur noch das Symptom. Versucht nun durch mehr oder minder raffinierte Maßnahmen, das Symptom in seinem Auftreten unmöglich zu machen. Und wenn dies gelungen ist, entlässt sie den Patienten als geheilt. Und da hat sich ein Irrtum eingeschlichen. Obwohl natürlich das Verschwinden des Symptoms Anliegen letztlich war, hat man genauso diesen Weg so verkürzt, wie ich es beim Autor da versucht habe darzustellen. Denn in Wirklichkeit geht der Klient genauso krank, wie er gekommen ist. Er, denn auf ihn, den Menschen, auf sein Kranksein ist der Blick überhaupt noch nicht gefallen. Man hat sich nur um Symptome gekümmert. Zwar hat man es zum Verschwinden gebracht, aber damit den Klienten auch gezwungen, sein Kranksein über ein anderes, über ein neues Symptom wieder zum Ausdruck zu bringen. Ein Vorgang, für den es zwar einen Begriff gibt, Symptomverschiebung, aber wahrscheinlich sind sich nur wenige bewusst, in welch hoher Anzahl und wie konsequent dieses Symptomverschieben in der Medizin zwangsläufig stattfindet. Wenn wir diesen Unterschied zwischen Symptomen und Kranksein begreifen, dann müsste sich als erstes unsere Einstellung zu den Symptomen ändern. Denn sowohl Medizin wie wir Patienten sind immer einig in der Anschauung, das böse Symptom ist nur etwas, was unser Leben stört und hat zu verschwinden, so schnell wie möglich. Der große Feind, er gehört bekämpft und ausgerottet. Wir haben ein enorm hochgezüchtetes Feindesbild. Und wenn Sie das nochmal auf das Autobeispiel übertragen, dann mag es zwar richtig sein, dass Sie nicht gerade erfreut waren, als das Lämpchen aufleuchtete. Aber sind Sie ihm denn wirklich langfristig persönlich böse? Eigentlich ist es nicht der große Feind, dieses Lämpchen. Es ist genauso Freund, wenn man so sagen will. Denn es macht Sie auf etwas aufmerksam. Es stört Sie zwar auf Ihrem Weg, aber wenn Sie stören lassen, verhindert es mehr Schaden. Wenn Sie diesen Gedanken auch auf das Symptom übertragen, dann kommen wir vielleicht dem nahe, was ich meine. Das Symptom in dieser Ambivalenz mal zu erleben, natürlich stört es. Deswegen sprechen wir auch von Störungen. Aber es ist ein gutes Verhalten, sich erst einmal stören zu lassen. Und nicht blind den eingeschlagenen Weg fortzusetzen, sondern sich wirklich mal stören zu lassen, innezuhalten und zu fragen, was will es mir denn sagen, dieses Symptom? Was ist denn nicht mehr in Ordnung in mir? Wo habe ich denn ein Problem übersehen, einen Konflikt nicht gelöst? Unter diesem Aspekt erlebt man aber dann schnell das Symptom nicht mehr als den großen Feind, sondern, ja, nehmen wir ruhig das Wort, entweder Freund oder man könnte zum Schluss etwas sagen wie Lehrer. Es ist etwas, was uns begleitet auf unserem Weg und mit einer enormen Präzision uns immer wieder auf etwas hinweist, uns damit korrigiert auf unserem Weg. Und dann gibt es auf einmal gar keinen so großen Grund mehr, es nur blind zu bekämpfen. Sondern unter diesem Gesichtspunkt müssten wir dann allerdings lernen, in Kommunikation zu treten mit dem Symptom. Zu lernen, uns mit ihm zu unterhalten, es zu hinterfragen, um an die Bedeutung heranzukommen. Und damit sind wir wieder bei unserem zentralen Thema. Das Symptom deuten, um zu erfahren, was es uns sagen will. Bevor ich Ihnen dafür konkretere Regeln gebe, müssen wir aber noch einmal einen theoretischen Schritt machen. Erstmal klärt, wie kommt es denn überhaupt zu dem Symptom? Dazu ist es leider notwendig, dass ich noch einmal kurz aushole, auf ein Thema, das nie fehlt, wenn ich über irgendetwas rede oder schreibe, weswegen ich schon immer ein schlechtes Gewissen habe, wieder darauf zu sprechen zu kommen. Ich versuche mich so knapp wie möglich zu halten und damit eigentlich nur mit ein paar Sätzen etwas wieder ins Bewusstsein hinaufzuholen, von dem ich hoffe, dass es andere Orten schon gehört oder gelesen haben. Natürlich Polaritätsgesetz. Das heißt, menschliches Bewusstsein ist polar. Und das bedeutet wieder für uns, dass alles, was uns im Bewusstsein begegnet, also alles, was wir denken, wahrnehmen, erleben, verarbeiten, sich uns immer in einer Polarität gegenüberstellt. Oder andersrum gesagt, wir nicht in der Lage sind, Einheit in seiner Gleichzeitigkeit zu erfahren, zu begreifen oder zu verwirklichen. Wir sind gezwungen, das, was als Einheit gleichzeitig ist, zu zerlegen in zwei Aspekte, in zwei Pole, die uns dann häufig als Gegensätze erscheinen, und sind gezwungen, nun diese beiden Aspekte nacheinander anzuschauen, nacheinander zu verwirklichen. An dieser Stelle entsteht übrigens Zeit und Raum. Es ist nicht unwichtig, sich das klar zu machen, denn sehr häufig glauben Menschen, dass Zeit und Raum objektive Größen wären, die a se irgendwo existieren. Und das ist nicht der Fall. Zeit und Raum existieren nur und nur in unserem Bewusstsein und sonst nirgends. Sie sind ein Kunstprodukt unseres Bewusstseins, das heißt, sie sind die Folge der Polarität und sind an die Polarität gekoppelt und verschwinden mit der Polarität. Denn nur der Zwang, etwas aus seiner Gleichzeitigkeit herauszulösen und in ein Nacheinander zu verwandeln, lässt die Illusion von Zeit und Raum entstehen. Diese Zusammenhänge sind an vielen bekannten und naheliegenden Beispielen immer wieder nachzuvollziehen, ob sie den Ein-Ausatem-Rhythmus nehmen oder Tag-Nacht-Rhythmus oder Leben-Tod-Rhythmus. Alle rhythmischen Prozesse und alle Prozesse in diesem Universum sind rhythmisch, folgen diesem Gesetz des Wechsels der Polaritäten. Und wir wissen, dass dabei ein Pol immer den anderen braucht, das heißt von ihm lebt und alleine ein Pol nicht existieren kann, genauso wenig wie bei Elektrizität, bei der Wegnahme des einen Poles noch etwas übrig bleibt. Durch diese Polarität ist der Mensch ständig gezwungen, sich zu entscheiden, da er eben gleichzeitig nicht beide Aspekte verwirklichen kann. Ständig muss er sich entscheiden, muss er unterscheiden und damit auch werten. Denn jeder Unterscheidung und Entscheidung geht ja letztlich ein Ja für das eine und ein Nein gegen das andere voraus. Und so zerlegen wir die Wirklichkeit ständig in Polaritäten. Und den Bereich, zu dem wir Ja sagen, zu dem sagen wir dann Ich. Das heißt, mit diesem Bereich identifizieren wir uns. Ich bin dafür und dagegen. Das ist richtig, das ist falsch. Das mache ich, das würde ich niemals tun. Das bin ich, das bin nicht ich. Diese Entscheidungen trennen also die Wirklichkeit in etwas, was wir Ich nennen, weil wir uns damit identifizieren, weil wir dazu Ja gesagt haben. Und davon wird ein anderer Teil abgetrennt, von dem wir nun sagen, damit habe ich nichts zu tun. Nicht ich. Das ist das eine, ist dann das Bewusste und das andere ist damit das Unbewusste. Oder in meinem Bild gesagt, Bewusstsein ist so etwas wie ein Scheinwerferkegel, den wir auf einen Ausschnitt der Gesamtwirklichkeit lenken und damit einen Ausschnitt wahrnehmen, sehen, zu dem wir Ich sagen und sagen, das bin ich, das ist mir bewusst, damit identifiziere ich mich. Der Rest liegt im Dunkelfeld, der ist nicht beleuchtet, nicht bewusst. Und diesen Bereich nennen wir ab jetzt in Anlehnung an die Terminologie von C.G. Jung den Schatten. Dieser Schatten ist vielleicht das wichtigste und zentralste Thema des Menschen, denn der Mensch glaubt an die Illusion durch seine Entscheidung, durch seine Ablehnung des einen Teils, diesen Teil loszuwerden. Er glaubt daran, dass er, wenn er mal Nein gesagt hat, es aus seiner Identifikation herausgeschoben hat, nun ab sofort nichts mehr damit zu tun hat. Ich nicht, die anderen vielleicht, aber ich nicht. Und darin liegt die Illusion. Eine Illusion, die Sie bei kleinen Kindern noch sehr gegenständlich beobachten können, die es noch auf einer körperlichen Ebene diese Illusion leben, indem sie versuchen, sich zu verstecken oder unsichtbar zu machen, indem sie die Augen schließen. Sie kleine Kinder schließen die Augen und meinen, jetzt werde ich nicht mehr gesehen. Der Erwachsene macht auf der psychischen Ebene dasselbe, ständig. Er schließt vor einem Teil der Wirklichkeit die Augen, nämlich dem, das er nicht in sich haben will, und glaubt damit, das bin ich los, damit habe ich nichts mehr zu tun. Nun sorgt aber eine Gesetzmäßigkeit in diesem Universum, und diese Gesetzmäßigkeit nenne ich manchmal das Komplementärprinzip, sorgt eine Gesetzmäßigkeit dafür, dass der Mensch durch eine solche Entscheidung sich letztlich nicht lösen kann von der Auseinandersetzung mit einem Teil, mit der einen Hälfte der Gesamtwirklichkeit. Ja, Gesetzmäßigkeiten sorgen dafür, dass der Mensch eigentlich gezwungen wird, sich primär gerade mit dem besonders intensiv auseinanderzusetzen, mit dem er sich eigentlich nicht auseinandersetzen will, dass er eben aus seiner Bewusstheit herausschob, dass er nicht haben wollte, nicht anschauen wollte. Eines dieser Mechanismen ist die Projektion auf das sogenannte Außen und das Zurückkommen als sogenannte Umwelt, mit der man sich dann neu auseinandersetzt. Diese Thematik habe ich an anderer Stelle unter dem Begriff Umwelt als Spiegel abgehandelt. Heute Abend interessiert uns der andere Mechanismus, der sehr ähnlich verläuft, aber nun speziell zu dem führt, was wir Kranksein nennen. Nämlich, dass Schattenanteile, das heißt nicht gelebte Prinzipien, Prinzipien, mit denen der Mensch sich nicht identifizieren will, die er nicht leben will, die er nicht verwirklichen will, die er nicht anschauen will, also Schattenbereiche, in die Körperlichkeit sinken, sich somatisieren, uns damit materialisieren und auf einmal als Symptom da sind. Und hier haben wir die Entstehungsgeschichte aller Symptome. Ein Schattenprinzip sinkt also in die Körperlichkeit, verstofflicht sich sozusagen, somatisiert sich und zwingt uns nun als Symptom, uns gerade mit diesem Prinzip, das wir mühsam aus unserer Bewusstheit herausgeschoben haben, nun wieder erneut auseinanderzusetzen, diesmal auf der körperlichen Ebene. An dieser Stelle wird vielleicht klar, warum wir unsere Symptome so wenig lieben. Es sind ja alles Prinzipien, die wir im Symptom wiederfinden, die wir ja gerade nicht haben wollten, die wir ja gerade aus unserer Identifikation herausschieben wollten, um nichts mit ihnen zu tun zu haben. Es sind ja abgelehnte, gehasste Prinzipien. Es ist kein Wunder, dass wenn sie sich uns wieder uns zeigen auf der Körperebene als Symptom, dass wir sie dort immer noch nicht mögen. Natürlich mögen wir sie nicht, wir hassen sie wie eh und je. Und so wie wir sie im Bewusstsein schon bekämpft haben, bekämpfen wir sie nun auf der Körperebene erneut, als Symptom, das zu verschwinden hat. Gleichzeitig wird aber vielleicht auch klar, dass das Symptom uns letztlich immer etwas heiler macht. Im Symptom werden wir letztlich heiler, denn im Symptom leben wir ja jenen Bereich, den wir nicht leben wollten, der uns also fehlte zum Heilsein, der uns unheil machte. Den leben wir jetzt mindestens auf der Körperebene. Und damit kommen wir über den Umweg des Körpers dem Heilsein etwas näher. Und damit wird auch vielleicht ein anderer zentraler Satz deutlich, der da heißt, Kranksein macht ehrlich. Das Symptom macht den Menschen immer ehrlich, denn im Symptom lebt er etwas, zeigt er etwas, was er im Bewusstsein nicht zeigen wollte, was er dort verdrängen wollte. Das Symptom macht ihn ehrlich. Es ist eine geniale Formel, wenn Sie sich merken, Kranksein macht ehrlich. Denn mit dieser Formel brauchen Sie im Einzelfall nur das Symptom anschauen, und eben die Frage stellen, in welchem Punkt macht dieses Symptom den Kranken eben ehrlich? Es ist das, was er eigentlich nicht zeigen und nicht leben wollte. Diese Ehrlichkeit, die über das Symptom entsteht, dürfte auch die Grundlage sein dessen, was echtes Mitleid und echtes Verständnis zum Kranken bedeutet. Ich meine nicht Eigenangst, die in Mitleid verpackt wird, sondern jenes echte Mitleid und Mitgefühl, jene echte Sympathie, die zum Kranken immer existiert. Er wird ehrlich in seinem Kranksein. Er wird kompensiert in seiner Einseitigkeit. Zwar ihm unbewusst, von ihm unabsichtlich, aber dennoch wahrnehmbar. Wenn dieser an sich einfache, aber dennoch so wichtige Vorgang klar ist, dass nämlich immer ein Schattenanteil des Bewusstseins es ist, das zum Symptom führt, indem es sich einfach im Körper verdichtet, materialisiert. Und wir im Symptom also dasselbe Prinzip leben, das wir im Bewusstsein nicht leben wollten. Wenn dieser Vorgang klar ist, lohnt sich wieder ein Blick auf eine bekannte, alte sprachliche Gewohnheit. Sie wissen alle, zu früheren Zeiten und manchmal noch heute fragt man den Kranken, was fehlt ihnen? Und es ist eigenartig. Immer antwortet der Kranke mit dem, was er hat. Ich habe Kopfschmerzen. Was fehlt ihnen? Ich habe Bauchweh. Man fragt nach dem, was jemandem fehlt, und man erfährt, was jemand hat. Deswegen fragt man heutzutage gleich, was haben Sie denn? Doch gerade die alte Formulierung, was fehlt Ihnen, zeigt, dass man offensichtlich zu früheren Zeiten noch wesentlich mehr vom Zusammenhang von Kranksein und Heilung begriffen hatte. Denn es ist in der Tat die zentrale Frage, die zentralste Frage unseres Themas überhaupt, was fehlt Ihnen? Denn diese Frage deutet doch hin auf den archimedischen Punkt des Krankseins. Deutet hin auf jenen zentralen Punkt, dass nämlich dem Menschen, wenn er krank ist, im Bewusstsein etwas fehlt und damit im Schatten liegt. Und nur dort gilt es zu suchen, wollen wir Heilung erfahren. Deswegen ist diese Frage mehr wie genial. Sie ist eigentlich eine heilende Frage, denn sie zeigt dorthin, wo das Problem liegt, zum Bewusstsein. Was fehlt Ihnen? Nun ist es ganz selbstverständlich, dass der Patient diese Frage gar nicht beantworten kann. Denn könnte er es sagen, was ihm fehlt, würde es ihm nicht fehlen. Würde er es sehen, wäre es ihm ja bewusst und es würde ihm nicht fehlen. Er kann es nicht sagen, es fehlt ihm. Und die Antwort ist nicht schlecht, die er gibt. Nämlich, dass er darauf hinweist, was er hat. Denn das kann er wahrnehmen, das Symptom. Und dieses Symptom ist auch der beste Fingerzeig auf das, was es zu suchen gilt, was ihm fehlt. Denn im Symptom hat er ja dasselbe Prinzip verpackt in Körperlichkeit, was ihm in der Bewusstheit fehlt. Es ist dasselbe Prinzip, nur in einer Form verpackt. Eine Klammerbemerkung für einige von Ihnen, die vielleicht Interesse an diesem Bereich haben, dazu einen Zugang haben zum Grals-Thema. Wenn Sie Parsival kennen, dann wissen Sie, dass die zentrale Frage, um die sich alles dreht, die Frage ist, was fehlt dir, Oheim? Es ist jene Frage, die Parsival zu stellen versäumt beim ersten Gralsbesuch und dadurch schuldig wird. Und es ist jene zentrale, heilsbringende, heilende Frage beim zweiten Gralsbesuch. Was fehlt dir, Oheim? Und vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass niemals eine Antwort vorkommt. Da ist nirgends ein Diagnostiker, der sagt, ja, das. Die Frage heilt. Wenn Sie schon eine formulierte Antwort auf diese Frage möchten, dann ist die Antwort bei Amfortas dieselbe wie bei jedem Patienten. Was fehlt, ist immer der Schatten. Denn der Schatten macht uns unheil. Denn Heilsein meint Ganzsein, meint Vollkommensein. Und wenn jemand heil ist, dann darf ihm nichts fehlen. Wenn ihm aber etwas fehlt, ist er unheil, krank. Die Polarität macht Unheil. Die Ich-Bildung macht Unheil, indem sie immer etwas zum Nicht-Ich macht. Und das ist es, was uns fehlt. Bei diesen Betrachtungen dürfte dann das Konzept der Heilung schon sehr klar sein. Wollen wir von Heilung sprechen, dann meint das immer, den Menschen zum Ganzsein näher zu führen. Meint das immer, das Ziel im Auge zu haben, das da heißt heil sein im Sinne von ganz sein. Denn schon das Wort erinnert ja an religiöse Begriffe. Nicht nur in der Medizin reden wir von Heilung, sondern in der Religion geht es ja auch um das Heil, um ein Seelenheil, um einen Heilsweg, eine Heilsbotschaft, um Heiligung. Diese ganzen Begriffe, wie immer sie im Einzelfall dann genannt werden und heißen sprachlich, meinen immer jenes Einheitsbewusstsein als überwundene Polarität, als überwundene Spaltung. Und heil sein kann also nur dadurch, oder heilen kann immer nur dadurch geschehen, dass wir diesem Ziel näher kommen. Das heißt, das integrieren lernen, was uns fehlt. Und das ist Schatten oder ein Teil des Schattens. In unserem Bild gesprochen besteht Heilen darin, dass wir unseren Scheinwerfer, unseren Bewusstseinskegel auf jenen Bereich lenken, den wir bisher nicht angeschaut haben, der im Dunkeln lag. Uns damit Unbewusstes bewusst machen, wie die Psychologen sagen würden. Oder Schatten durchlichten oder Verdrängtes assimilieren. Das heißt, das anschauen, was wir nicht anschauen wollten. Ich betone hier mit Absicht das Wort anschauen, um mit Nachdruck darauf hinzuweisen, es geht immer ums Anschauen. Ich erlebe immer wieder bei Klienten, dass die alles Mögliche tun wollen, außer anschauen. Wir sagen immer, schauen Sie hin. Dann heißt es, ja, ja, schon, aber wissen Sie, ich möchte mich ja ändern. Soll ja alles ganz anders werden. Wie mache ich denn das nun? Wie soll ich denn das alles anders machen? Die Antwort heißt immer, lassen Sie los von diesen Ideen. Schauen Sie nur mal hin. Was? Nur hinschauen? Ja, aber, nichts aber. Schauen Sie hin. Dieses Hinschauen erscheint vielen am Anfang so banal. Es ist das Schwerste, was man fordern kann, das Härteste, was man machen kann, und das Größte, was Menschsein erreichen kann. Hinschauen. Wenn Sie mit Idealen, mit Endidealen arbeiten, wie Erleuchtung oder kosmisches Bewusstsein, dann meint dies nichts anderes. Wie alles anschauen können, wie es ist. Der Mensch möchte immer machen. Er möchte verändern, er möchte aktiv werden und zeigt damit immer, dass er noch nicht hinschauen kann. Denn das ist ja das Wesentliche, das Hinschauen. Es anschauen können, ohne etwas verändern zu wollen. Das meint es ja. Konfrontieren, hinschauen, bewusst integrieren. Heilen hat also immer etwas mit Hinschauen zu tun, mit Anschauen von etwas bisher nicht Gesehenem. Hinschauen heißt bewusst machen und damit ist Heilen immer mit Bewusstseinserweiterung verbunden. Und damit sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Um das zu finden, dass wir anschauen müssen, um heiler zu werden, um jenes Prinzip, das uns fehlt, integrieren zu können, Schatten durchlichten zu können, müssen wir es finden und da bleibt uns nur der Weg über das Anschauen des Symptoms. Wir müssen lernen, das Symptom so zu betrachten wie ein Kunstwerk, indem wir nämlich durch die formalen Aspekte hindurchschauen, um den Inhalt, das Prinzip zu erkennen. Denn das ist es, was uns fehlt. Der funktionale, der formale Anteil des Symptoms ist ja das, was wir haben. Gelingt es uns, im Bewusstsein das Fehlende zu finden und zu integrieren, dann haben wir das, was uns fehlte und verlieren das, was wir hatten, nämlich das Symptom. Das meint dann, ein Symptom in sich überflüssig zu machen, meint Kranksein in Heilung zu transmutieren, anstatt Symptome funktional zu bekämpfen. Für diesen Ansatz möchte ich Ihnen ein paar Regeln geben. Wie geht man mit einem Symptom um? Wie hinterfragt man es? Wie lernt man es zu deuten? Zwar haben wir in dem neu erschienenen Buch Krankheit als Weg versucht, die Mehrzahl von Organen und Körperteilen und Symptomen, die so vorkommen, zu deuten und damit hinzuweisen, was sich darin ausdrückt an Information, an Problematik. Aber gleichzeitig haben wir beim Schreiben und bei der Veröffentlichung dieses Buches eigentlich auch immer eine gewisse Angst gehabt, die wir nicht los wurden. Nämlich, dass dieses Buch missverstanden wird und missbraucht wird als eine Art Kochbuch, in dem der Einzelne nur nachblättert, das und das Symptom habe ich, was heißt das? Und damit wieder sich so eine Art Deutungsrezept überstülpen lässt. Und das ist nicht Sinn und Absicht dieses Unternehmens gewesen. Eigentlich möchten wir Ihnen ein neues Schauen beibringen, ein neues Hinsehen lehren, das in die Lage versetzt, beim Symptom wirklich genau hinzuschauen und selbst zu sehen. Das ist es. Es geht um den Blick. Und deswegen sage ich Ihnen auch heute Abend wieder mehr theoretische Dinge und im noch folgenden praktischen Teil betrachte ich mehr größere Bereiche, symptomatische Bereiche. Und zähle Ihnen nicht die Bedeutung von einer Unzahl von Symptomen auf, die sowieso immer nur gerade den interessieren, der es jetzt gerade hat. Es geht also um den Blick. Und dazu gibt es einige Regeln. Und die erste Regel heißt, glauben Sie nicht an die funktionale Kausalkette bei Ihrem Symptom. Das meint, viele Leute sind der Meinung, bei mir in diesem Fall brauche ich natürlich nicht deuten, weil da ist es nun medizinisch festgestellt, das sind Viren schuld. Oder der andere meint, ja, was soll ich denn deuten? Wissen Sie, ich habe gestern einen verdorbenen Fisch gegessen und wenn Sie den gegessen hätten, dann würde es Ihnen jetzt genauso schlecht gehen, da brauche ich nichts deuten. Und dort liegt einer der ersten großen Fallen. Denn es gilt hier zu begreifen, dass eine funktionale Kausalkette immer vorhanden ist. Die streite ich auch gar nicht ab. Ich sage Ihnen hier nicht, es gibt keine Viren, es gibt keine Bakterien, es gibt keine Stoffwechselstörungen, es gibt keine Toxine. Das sage ich Ihnen nicht. Etwas anderes sage ich Ihnen sehr wohl. Bakterien, Viren, Toxine und was immer es ist, führen niemals alleine zum Kranksein. Niemals. Da fehlt ein zweiter Aspekt, den man immer übersieht. Dieser zweite Aspekt ist nämlich der Inhalt. Die Form allein führt zu keiner Manifestation, was vielleicht bei den Symptomen Ihnen gar nicht so selbstverständlich erscheint, nachdem die Medizin immer Ihnen erzählt, das führt zum Kranksein, wird es in einem anderen Beispiel wieder sehr schnell klar. Gehen wir zur Kunst zurück. Legen Sie Leinwand hin, legen Sie Farbtuben hin und Pinsel hin und Holz hin und dann warten Sie ab. Da wird kein Gemälde draus. Die formalen Bedingungen allein führen zu keiner Manifestation. Da muss von der anderen Seite der Inhalt kommen, der Künstler mit der Idee. Er muss die Bedeutung liefern, dann kann er sich dieses Materials bedienen. Und aus dem Zusammentreffen von Material, Form und Inhalt, Idee, Absicht, aus dem Zusammentreffen dieser beiden Komponenten gibt es eine Manifestation. Und zwar nur dann. Und das wird immer übersehen. All diese sogenannten Krankheitsursachen verursachen überhaupt nichts im Sinne von erzwingen, sondern liefern lediglich das Material, das allerdings auch da sein muss, soll es zu einem Symptom kommen. So wenig, wie es beim Künstler genügt, eine gute Idee zu haben, aber kein Material, genauso braucht auch das Symptom von der einen Seite die stofflichen Voraussetzungen, den formalen Aspekt, die funktionale Kausalkette, und von der anderen Seite den Inhalt, die Bedeutung, die Absicht. Wenn beide zusammenkommen, gibt es ein Symptom. Hinter diesen Missverständnissen, die in der heutigen Zeit kursieren, liegt die falsche Anwendung des Kausalitätsprinzips. Ein heikles Thema, das, wenn man es philosophisch anspruchsvoll ableiten möchte, hier den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Deswegen nur ein paar vordergründige Hinweise, die zum Ziel haben, mindestens das Misstrauen gegen dieses hochgeschätzte Kausalitätsprinzip zu schüren. Denn heutzutage überschlagen sich ja die Menschen mit ihren Kausalaussagen. Jeder macht's noch kausaler. Die wahre Ursache und die allerwirklichste Ursache und die Kausaltherapie und die absolute Kausaltherapie. Misstrauen Sie diesen Dingen. So wie heute von Kausalität geredet wird, existiert Kausalität nicht, sondern ist ein reiner Denkirrtum. Setzt nämlich eine lineare Zeitvorstellung voraus, auf der immer die Ursache vor der Wirkung kommt. Dieses einpolige Konzept ist in sich so falsch, wie es falscher nicht sein könnte. Erstens gibt es in Wirklichkeit keine Linearität, es gibt in Wirklichkeit keine Zeit und führt auch immer nur zu absurden Schlüssen. Sie brauchen es nur einmal durchspielen. Fragen Sie doch nach der Ursache. Denn nach dem Kausalkonzept ist es ja erlaubt und gefordert, dass jede Manifestation eine Ursache hat. Nun gut, Sie sind erkältet. Was ist die Ursache davon? Bakterien. Und wissen Sie selbst, dass das Vorhandensein von Bakterien noch nicht zu einer Erkältung führt, sondern da muss ja mehr dazu kommen. Also warum haben in Ihrem Fall jetzt ganz speziell diese Bakterien zu einer Erkältung geführt? Antwort, Ursache ist eine verminderte Immunlage. Sehr gut. Was ist die Ursache für die verminderte Immunlage? Nun, da kann die Antwort kommen, ein Locus minoris resistentiae oder eine Stresssituation oder. Ersparen Sie mir jetzt noch 10 Zwischenschritte, 10 Ursachen einzuführen. Sie können überzeugt sein, nach ein paar Mal weiterfragen, was ist denn davon die Ursache, sind Sie auf jeden Fall schon bei der Vererbung angekommen. Und damit ja schon mal bei Ihren Eltern. Und dann geht die Sache wieder von vorne los, wo Sie dann zu den Großeltern kommen und nicht aufhören sollten mit den Fragen nach der Ursache bei Adam und Eva. Auch dort nicht Halt machen, bis Sie beim Urknall angekommen sind, wobei immer noch die Frage offen bleibt, was die Ursache des Urknalls ist. Die Frage nach der Ursache ist ein Trip und führt zu keinem Ende. Denn woher erwarten Sie denn irgendwann mal die wahre Ursache, die auf einmal keine Ursache mehr hat? Es ist ein ganz idiotisches Denksystem, eine einpolige Kausalität zu formulieren und eine Menge von komischen Schlüssen in der Geschichte der letzten paar tausend Jahren kommen aus diesem Missbrauch des Kausalitätsprinzips. Ursprünglich wurde es uns schon mal richtig gegeben von Aristoteles zum Beispiel, der noch 4 Urgründe angegeben hat. Wir können, um es etwas zu vereinfachen, diese 4 auf 2 reduzieren, aber dort müssen wir dann stehen bleiben, dann haben wir nämlich die Polarität in der Kausalität. Und die ist notwendig. Und dann gibt es, Aristoteles nennt es Causa Efficiens, eine von der Vergangenheit scheinbar treibende Ursachenkette. Und von der anderen Seite, aus der Zukunft, kommt dann die Finalität entgegen, die Absichtlichkeit. Und wenn beide zusammenkommen, gibt es eine Manifestation. Und damit haben wir dann eine Bedingung, die polar gegründet ist und damit auch sinnvoll ist. Ob Sie das nun Causa Efficiens und Causa Finalis nennen in der klassischen Terminologie, ob Sie es unter den Aspekten Vergangenheit und Zukunft sehen, die sich letztlich in einem Kreis wieder schließen und damit auch der Wirklichkeit besser entsprechen wie lineare Modelle, ob Sie es einfach unter dem Inhalt-Form-Aspekt sehen, wie ich ihn am Anfang vorgeschlagen habe, ist jetzt egal. Begreifen sollten wir, dass zu einer Manifestation von 2 Richtungen etwas zusammenkommen muss. Eine Absicht, eine Finalität, eine Bedeutung und natürlich eine funktionale Kausalkette im Sinne des Vorhandenseins von formalen Bedingungen. Beides zusammen ergibt in unserem Fall ein Symptom. Die eine Seite betrachtet die Wissenschaft ja mit höchster Akribie. Lassen Sie sie, dort ist sie ja gerade gut. Wir deuten und betrachten damit die andere Seite, den Bedeutungsaspekt. Und beides zusammen gibt eine ganzheitliche Sicht. Wenn wir hier den Nachdruck auf die Bedeutung legen, dann deswegen, weil das andere ja schon gemacht wird. Ich sage nicht, streichen Sie es. Ich sage nur, lassen Sie das machen, die darauf spezialisiert sind. Uns geht es um die Bedeutung. Das heißt, Kausalität hin oder her auf der funktionalen Seite. Deutbar ist jedes Symptom, ja, jedes muss gedeutet werden, damit sie zur Bedeutung kommen. Nun zu einigen Regeln im engeren Sinne. Eine einfache heißt, wenn ein Symptom auftritt, schauen Sie auf den zeitlichen Synchronrahmen. Das meint, beim Auftreten eines Symptoms geschehen ja gleichzeitig bestimmte Dinge in Ihrem Leben. Und schauen Sie sich an, was parallel zeitlich synchron in Ihrem Leben gerade abläuft. Bei sehr akut auftretenden Symptomen, die man also plötzlich merkt, das heißt, oh, ich habe Halsschmerzen oder Hexenschuss, oder mein Zahn tut weh. Also akut sich einstellende Symptome ist der zeitliche Bezugsrahmen normalerweise sehr eng. Schauen Sie in Minuten- und Stundengröße hin, aber übertreten Sie etwa einen Tag nicht in der Größenordnung, um anzuschauen, was läuft da synchron ab. Damit meine ich ganz konkret, hat irgendjemand angerufen, hat jemand seinen Besuch angekündigt, bin ich gekündigt worden, habe ich heute erfahren, dass ich schwanger bin und. Da gibt es 1000 von Möglichkeiten, die es einfach abzufragen gilt, was ist zeitlich in meinem Leben heute Besonderes gewesen, kurz, sehr kurz, bevor ich das Symptom spürte und wahrnahm. Einer solchen Betrachtung kommen Sie ziemlich schnell auf das Thema, mit dem das Symptom inhaltlich mit hoher Wahrscheinlichkeit zusammenhängt. Bei Symptomen, die sich schleichender einstellen, gilt dasselbe, nur ist der zeitliche Rahmen größer zu nehmen. Also ganze Lebensabschnitte können Sie natürlich betrachten. Was ist das Besondere, als sich dieses Symptom manifestierte, in meinem Leben abgelaufen? Was war anders als sonst? Schauen Sie sich die zeitlich synchron ablaufenden Bedingungen gut an und Sie finden die ersten Bezüge zum Thema, zum Prinzip, das Sie suchen. Zweite, ebenfalls einfache Regel, heißt, fragen Sie nach den Konsequenzen eines Symptoms. Das heißt, woran hindert es Sie und wozu zwingt es Sie? Also Beispiele. Es hindert mich daran, zu verreisen oder aus dem Haus zu gehen, mich zu bewegen, mein Lieblingshobby weiter zu betreiben, diesen Beruf auszuüben und. Wozu zwingt es Sie, polar dazu, zu Hause zu bleiben, im Bett zu liegen, das und das zu essen und so weiter? Das, woran Sie gehindert werden, sind jene Themen und Prinzipien, die Sie in die Einseitigkeit normalerweise übertrieben haben. Dort, wo Sie sich einseitig in einen Pol entwickeln, einen Pol, den Sie überdehnen und der damit beschnitten wird, kompensatorisch in Ausgleich gebracht wird. Polar dazu, und das ist ja immer eine Achse und damit thematisch ja zusammenhängend mit dem, woran Sie gehindert werden, werden Sie gezwungen vom Symptom zu Prinzipien, zu Themen, die Sie freiwillig, das heißt ohne Zwang nicht leben würden, nicht verwirklichen würden. Prinzipien, die Ihnen eben wirklich fehlen. Nächste Regel, und damit kommen wir eigentlich zum ganz zentralen Deuten. Ja, das Deuten an sich. Das heißt, das Symptom anschauen mit jenem Blick, der in die Struktur sich durcharbeitet. Was ist das Muster des Symptoms, das abstrakte Muster? Und jene Struktur, jenes Muster des Symptoms, das Sie von der vordergründigen Verpackung der Körperlichkeit gelöst haben, das analog übertragen auf die Ebene des Bewusstseins. Und das ist das eigentliche Deuten. Das fällt vielen Menschen am Anfang schwer, das ist gar nicht so erstaunlich, haben wir doch in unseren modernen Ausbildungswegen meistens das Deuten und das analoge und symbolische Denken nie gelernt. Doch was man nicht kann, kann man lernen. Und so ist auch das Deuten lernbar. Wir haben ein sehr gutes Hilfsmittel bei dieser Arbeit, das ist die Sprache. Denn Sprache ist psychosomatisch. Die Sprache ist bei uns doppelbödig, hat fast immer eine Bedeutung auf einer körperlichen und auf einer psychischen Ebene. Eine Doppelbödigkeit, die wir meistens nicht mehr hören, weil wir es verlernt haben, in die Sprache wirklich wörtlich hineinzuhören. Wer aber dieser Kunst wieder nachgeht, in die Sprache zu hören, wird staunen, was ihm auf einmal alles bewusst und klar wird. Wenn ich sage, Sprache ist psychosomatisch, dann meine ich zum Beispiel Folgendes damit. Wenn ich Ihnen sage, da hat jemand etwas nicht verstanden oder ein anderer hat es begriffen, dann werden Sie erst einmal nur an psychische Prozesse, an Bewusstseinsprozesse denken und meistens noch gar nicht gleichzeitig vollwertig mithören, dass sich bei diesen Begriffen um Körperbilder handelt. Denn etwas verstehen meint erst einmal dastehen, hat etwas mit den Füßen und den Beinen und mit einem Standpunkt und einem Standort zu tun. Etwas begreifen meint erst einmal mit den Händen etwas anfassen, um es dann begreifen zu können. An diesem Beispiel will ich Ihnen nur einen Einblick geben, was meint, Sprache ist psychosomatisch. Denn die Sprache zeigt uns völlig eindeutig, dass jeder Bewusstseinsprozess auf einer Körpererfahrung gründet. Das ist immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und wer dieses Thema für sich mal zu Ende denkt, wird vielleicht auch dahin kommen, dass er merkt, warum das Kranksein aus dem Menschsein nicht zu vertreiben ist. Denn wenn jede Bewusstseinserfahrung auf eine Körpererfahrung gründet, dann muss erst einmal ein Prinzip immer bis in die Körperlichkeit hineinstürzen, um von dort aus ihren Weg wieder zurück in die Bewusstheit zu finden. Wir brauchen unseren Körper und die materielle Welt als jenen wichtigen Umschlagspunkt für Bewusstwerdungsprozesse. Da Sprache psychosomatisch ist, brauchen wir normalerweise, wenn jemand sein Symptom schildert, nur hinhören und doppelbödig hören, um festzustellen, dass er sein Problem bereits mitschildert. Was er nicht hört. weil er es wieder immer nur auf eine, meist auf die Körperebene bezieht. Übrigens dürfte es kein Zufall sein, dass die Medizin durch die Einführung von lateinischen Krankheitsnamen diesen sehr direkten sprachlichen Zugang verbaut hat. Ich möchte in ein paar ganz vordergründigen und sehr, sehr einfachen Beispielen nur das Prinzip erläutern, was ich meine mit Hineinhören, Doppelbödigkeit. Ein ganz verbreitetes Symptom, aber immerhin ein Symptom, ist ja, dass sehr viele Menschen schlecht sehen, wenn man mal vom Gebrauch der Brille und der Kontaktlinsen eben absieht. Ich sehe schlecht. Nun, auch dort brauchen Sie ja eigentlich nur genau hinhören und doppelbödig hören. Es ist ja alles gesagt. Und da sieht einer eben schlecht. Das heißt, er hat wenig Durchblick und wenig Einsicht und nimmt die Welt halt ein bisschen verschwommen wahr. Unklar, würde er sagen, unscharf. Ah ja. Das ist natürlich auch etwas angenehmer, als die Welt scharf zu sehen. Denn damit bekommt sie auch Schärfe. Und wer die Wirklichkeit genau anschaut, würde feststellen, dass diese Kanten sehr bedrohlich wirken, sehr verletzlich wirken. Und da ist es angenehm, erstmal in der Psyche einen Weichzeichner davor zu schieben und die ganzen Dinge mal erstmal ein bisschen verschwimmen zu lassen, ungefährlicher wirken zu lassen. Die Wirklichkeit nicht anzuschauen, wie sie ist, in ihrer Härte, in ihrer polaren Spannung, sondern eben das Bild angenehmer zu machen. Nun, und wenn man dann eben die Dinge nicht mehr so klar sieht und nicht mehr so deutlich wahrnimmt, somatisiert sich dieser psychische Prozess halt auch mal irgendwann. Und zum Schluss sehen auch die Augen nicht mehr deutlich und klar. Aber erstmal ist es ein Vorgang im Bewusstsein. Und die Frage bleibt halt immer, was wollen Sie denn nicht sehen? Was wollen Sie denn nicht anschauen? Nun, es gibt andere Menschen, die können schlecht hören. Nun ja, und damit ist ja auch alles gesagt. Er kann nicht hören. Wenn Sie Ihr Kind oder zu Ihrem Kind sagen, kannst du denn nicht hören, dann meinen Sie ja damit auch nicht die Diagnose eines Organleidens, sondern sprechen ja auf das Thema Gehorchen an. Und Gehorchen hat etwas mit Hören zu tun. Gehorchen ist nun ein Vorgang, der setzt ja eine gewisse Passivität voraus, eine gewisse Offenheit, ein Hineinlassen, jemandem sein Ohr schenken oder das Gehör leihen. Und das sind Prozesse, in denen man sich öffnet, die passiv sind, die fordern, loszulassen vom Machtanspruch, vom Selbermachen. Das alles ist notwendig, um gehorchen zu können, um sich unterordnen zu können, um in den Demutspol hineinzukommen. Nun, wem das eben nicht liegt, der kann eben nicht gehorchen und nicht hören. Und das kann sich, wenn diese Problematik sehr zentral wird, eben bis ins Somatische manifestieren und damit den Klienten ehrlich machen. Und er sagt es ja, er kann nicht hören. Da gibt es Menschen, die schildern ausführlich, wie steif ihr Nacken wäre, ohne irgendetwas von ihrer eigenen Hartnäckigkeit zu begreifen. Da gibt es Menschen, die können sich nicht beugen und nicht bücken. Was gibt es da zu deuten? Oder andere Menschen haben Angst vor Ohnmacht, vor Machtverlust. Auch interessant. Und da gibt es Menschen, die haben halt irgendwann mal die Nase voll. Ja, jetzt wird es ja schon wieder schwierig, eigentlich festzustellen, was meine ich jetzt? Meine ich das so übertragen oder meine ich es jetzt konkret, dass jemand erkältet ist? Nun, das ist letztlich egal. Es ist nämlich dasselbe. In einer Überlastungssituation, in der viele Themen auf uns einströmen und wir Schwierigkeiten haben, all diese Dinge psychisch zu verarbeiten, da fühlen wir uns überfordert und würden sagen, ich habe jetzt erstmal die Nase voll, am liebsten würde ich mich zurückziehen, um überhaupt erstmal wieder für mich allein zu sein und mal verarbeiten zu können. Nun gut, wenn Sie das tun, ist es ja in Ordnung. Es kann sein, dass Sie dazu den Mut nicht haben. Vielleicht, weil Sie einen Chef haben und den Mut nicht aufbringen, zu ihm zu sagen, wissen Sie, in der letzten Zeit ist so viel auf mich eingestürmt, ich habe jetzt erstmal die Nase voll von Ihrem Betrieb, ich komme jetzt ein paar Tage nicht mehr, weil ich nämlich zum psychischen Verarbeiten Zeit brauche und wenn ich das geschafft habe, dann erscheine ich schon wieder. Der hat natürlich auch gar kein Verständnis dafür. Also empfiehlt er sich, diese Situation in den Schatten zu drängen, das heißt bewusst nicht dazu zu stehen, dann somatisiert sich's und Sie haben die Nase voll. Und jetzt können Sie wieder zu Ihrem Chef gehen und Sie können ihm dasselbe sagen und er hat Verständnis. Sie sagen, ich habe die Nase voll und er sagt, ach Sie Ärmste, gehen Sie doch nach Hause und legen sich ins Bett und Schon haben sie ihr Ziel erreicht. Sie können sich zurückziehen und sich mal von all den Kommunikationsanforderungen etwas zurückziehen. Wenn dann immer noch einer ihnen folgt und was von ihnen will, dann sagen sie ihm schon von der Ferne, kommen Sie mir nur nicht zu nahe, ich bin erkältet. Und er bleibt weg. Und wenn nicht, dann krächzen sie ihm aus ihrem entzündeten Hals ein paar unverständliche Laute vor und ihm vergeht schon die Lust an Kommunikation. Wenn nicht, können sie ihm zum Schluss immer noch was husten. Sie erreichen auf jeden Fall ihr Ziel. Sie erreichen ihr Ziel, dasselbe Ziel, das sie, wären sie zu dem Prinzip von vornherein gestanden, das heißt, hätten sie es bewusst verarbeitet, auch kommen hätten müssen. So erreichen sie es über den Umweg des Körpers und sie verarbeiten all das, was vorher noch zu Blocks führten und irgendwann kommt die Energie wieder zum Fließen. Das merkt man auch im Körper, dort beginnen dann die Sekrete zu fließen und es löst sich einiges und irgendwann haben sie es überstanden und können wieder in den Alltag und in die Anforderungen zurückkommen. Nun merken Sie vielleicht an diesem einfachen Beispiel auch etwas von dem unangenehmen Anteil dessen, was ich Ihnen heute Abend erzähle. Was Sie vielleicht ganz am Anfang nicht merken, denn für alles, was um Kranksein und Heilung sich dreht, das ist man ja offen, das hört man sich mal an. Vielleicht kann man irgendwas davon brauchen, irgendein neues Rezept dabei, was mich gesünder macht. Da ist man ja erstmal neugierig. Vielleicht merken Sie eben dabei gar nicht oder zu spät, dass ich Ihnen hier ungefähr das unangenehmste Modell vortrage, das Sie überhaupt finden können. Das entzieht nämlich, wenn Sie das, was ich Ihnen erzähle, vom Konzept her verstehen, entzieht es Ihnen in Zukunft die Alibi-Funktion der Krankheit. Und das ist einer der sorgfältigst gehüteten Kleinodien unserer Zeit. Denn der Kranke ist nach übereinstimmender Auffassung von allen ja nur Opfer. Und da er nur Opfer ist, kann man über das Kranksein alles erreichen, alles entschuldigen, ist alles möglich. Man hat immer ein Alibi, wenn man krank war. Denn dahinter steht immer, ich kann ja nichts dafür. Und genau diese Trennung von Opferdasein und irgendwelchen draußen rumschwirrenden Tätern, seien es Bakterien, Viren oder sonstige Dinge, diese Trennung von Opfer und Täter hebe ich ja gerade heute Abend auf. Und das ist der unangenehme Beigeschmack der Sache. Indem es nämlich zu begreifen gilt, dass Opfer und Täter in der Person immer identisch sind. Dieser Satz gilt auch außerhalb des Bereiches von Kranksein. In diesem Universum sind Opfer und Täter immer identisch. Das allerdings ist unangenehm. Und deswegen zieht man es auch vor, den Täter nach außen zu projizieren und hat deswegen ja außen auch immer eine Menge von Schuldigen, um selbst nur wieder die Opferrolle zu übernehmen. Allerdings, das, was ich Ihnen vortrage, hat neben dem unangenehmen Aspekt polar dazu auch wieder einen riesigen Vorteil. Denn wenn Sie mal die Projektion des Schuldigen zurücknehmen und begreifen, dass Sie selbst auch immer gleichzeitig der Täter sind, lässt sich auf einmal das Problem allein in Ihnen lösen. Und Sie brauchen auf einmal nicht mehr warten, wie all diejenigen, die immer warten müssen, weil ja draußen die Schuld liegt. Wenn Sie projizieren, müssen Sie immer warten, bis ein Gegengift für diese Bakterien gefunden wurde, bis man da die richtige Operationstechnik entwickelt hat, bis die Gesellschaft sich gewandelt hat, bis. Und da können Sie lange warten. Es ändert sich außen nichts, unterm Strich. Es sieht nur manchmal so aus. Sie warten lange. Wer ehrlicher wird mit sich und begreift, dass er auch der Täter ist, wird unabhängig von dem sogenannten Außen, das nur eine Spiegelung darstellt, nur eine Illusion ist. Und kann nun anfangen mit der Arbeit sofort bei sich und wird unabhängig von dem, was scheinbar außen geschieht. Darin liegt der Vorteil. So viel zur Deuten und zur Psychosomatik der Sprache. Ein letzter Hinweis. Wenn Sie sich dafür wirklich interessieren, Ihre Symptome zu deuten, um damit einen Selbsterkenntnisweg zu gehen, und es ist eine der grandiosen Möglichkeiten zur wahren Selbsterkenntnis, denn über das Symptom finden Sie ja immer an Ihren Schatten. Wenn Sie daran ehrlich interessiert sind, dann sollten Sie anfangen, ab sofort Ihre Umwelt genau zu beobachten. Was haben denn die anderen für Symptome? Und was für ein Problem drückt sich daran aus? Und warum haben die das? Ich sagte, beobachten. Ich habe nicht gesagt, deuten Sie Ihrer Umwelt fleißigst Ihre Symptome. Dazu haben Sie kein Recht, solange Sie nicht gefragt sind. Das ist ein Übergriff, der nicht erlaubt ist. Ich sagte, beobachten. Dabei lernen Sie als Abfallprodukt eine wahrscheinlich momentan unvorstellbare Menschenkenntnis. Eine Menschenkenntnis, die es Ihnen möglich macht, die Struktur eines Menschen und seine zentralen Probleme schneller zu erkennen wie durch viele andere umständliche Systeme. Denn die Symptome erzählt Ihnen jeder sofort. Er ist dankbar, wenn er sie Ihnen ausführlich schildern darf. Es ist ein Abfallprodukt, nicht Selbstzweck. Ja, es geht überhaupt gar nicht darum, dass Sie eigentlich wissen, welche Probleme die anderen haben. Wenn ich es Ihnen dennoch rate, dann nur deswegen, dass Sie wenigstens irgendwann mal zu der Erfahrung, zu dem Erlebnis kommen, dass das Konzept stimmt, funktioniert, arbeitet, um zu erleben, mit welcher Exaktheit es immer bis in kleinste Details hinein funktioniert. Denn das Erlebnis brauchen Sie irgendwann mal. Letztlich geht es allein immer nur um einen selbst und nur ums eigene Symptom, um herauszufinden, was einem selbst fehlt. Nur wenn Sie anfangen, Ihr eigenes Symptom zu deuten, wird ein unangenehmer Zwischenfall sich ereignen. Denn ausgerechnet bei Ihrem Symptom werden Sie feststellen, dass es gerade da nicht stimmt. Hier kommen wir zu dem nicht aus dem Weg zu räumenden Problem der eigenen Betriebsblindheit. Wenn wir die Sache genauer anschauen, merken wir natürlich schon, warum sie fast zwingend zustande kommt. Ein Beispiel, Sie haben ein Symptom, analysieren das Symptom und kommen drauf, in diesem Symptom drückt sich letztlich das Prinzip Aggression aus. Aggression? Bei mir? Ich? Nein. Mit Aggression habe ich ja eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Also das kann bei mir wirklich nicht stimmen, weil, nein, wirklich nicht. Und schon sind Sie Opfer des inneren Zusammenhangs geworden. Denn wenn Sie in einem Symptom Aggression finden, dann haben Sie Aggression im Symptom ja gerade deshalb, weil dieses Prinzip Ihnen im Bewusstsein fehlt. Und deswegen brauchen Sie auch gar nicht erwarten, dass Sie es dort finden bei Eigenbetrachtung. Sie finden es natürlich nicht. Würden Sie es dort finden, würde es Ihnen im Bewusstsein ja gar nicht fehlen und Sie hätten es gar nicht als Symptom. Und das ist das Problem. Da muss man sehr viel Eigenehrlichkeit mitbringen und wirklich den Zusammenhang begreifen. Das heißt, wenn Sie einem Symptom nachgehen und auf ein Prinzip kommen, das Ihnen schon ein unangenehmes Gefühl im Bauch verursacht und eine Beklemmung auf der Brust spürbar wird, und Sie so das Gefühl haben, um Gottes Willen, das wird es ja wohl nicht sein und das darf es ja wohl nicht sein, dann sind Sie schon sehr nah dran. Die Formel heißt, wenn eine Deutung zutrifft, macht sie betroffen. Die Betroffenheit, das eigentlich unangenehme Gefühl, die innere Abwehr sind eines der sichersten Zeichen, dass die Deutung stimmt. Denn so leicht integriert man keinen Schattenanteil. Das braucht Arbeit. Ich möchte, bevor wir eine Pause einlegen, noch zu einem großen Symptombereich ein paar Anmerkungen machen, nämlich zur Entzündung, zur Infektion. Denn dieser große Bereich Infektion deckt ja eine Unzahl von ganz konkreten Symptomen ab. Eine enorme Anzahl aller konkreten Symptomen sind letztlich Entzündungen, sind Infektionen. Das, was Sie bei den Krankheitsbezeichnungen an der Endung Itis normalerweise erkennen. Nun ist das Auftreten oder der Ort, an dem eine Infektion auftritt, natürlich von entscheidender Bedeutung für die Deutung. Diesen wollen wir hier mal vernachlässigen. Sie können ihn selbst später dazu nehmen. Natürlich kommt eine andere Bedeutung dabei heraus, wenn eine Infektion sich im Hals manifestiert und eine andere, wenn sich die Infektion an den Nieren manifestiert. Doch auch die Infektion als solches muss ja schon eine Aussage haben und allein die wollen wir hier anschauen. Entzündung. Daran sind früher ja noch sehr, sehr viele Menschen gestorben. In der Zwischenzeit ist das bei medizinisch gut versorgten Ländern ja die Ausnahme. Wir haben gute Waffen gegen die Infektion entwickelt. Die Medizin sagt, sie ist siegreich hervorgegangen aus dem Kampf mit der Infektion. Wir sollten uns mindestens um eins nicht herumtäuschen, dass wir nämlich nach wie vor genauso viel Infektion wie eh und je durchleben, nur Verlauf und Ende sich geändert haben durch die modernen Hilfsmittel. Wir durchleben also unsere Infektionen, und wenn ich von Sieg und von Waffen und von Kampf spreche, dann erinnert das ja ein bisschen an Krieg, und das ist ein gutes Thema. Denn schauen wir uns mal Infektion, Entzündung genauer an, von seiner Struktur, von seinem Muster, dann werden wir sehr bald erkennen, dass das Krieg auf der Körperebene ist. Denn da gibt es ja irgendwelche Erreger, häufig von außen kommend in Form von Bakterien, Viren, Toxinen. Irgendetwas Erregendes, das versucht, die Grenze des Organismus zu durchdringen und sich innerhalb des Organismus heimisch zu machen. Und da gibt es auf der anderen Seite im Organismus sogenannte körpereigene Abwehrsysteme, die wiederum als Ziel haben, diese Grenze des Organismus zu verteidigen und keine Erreger hereinzulassen und, wenn es dennoch mal geschieht, diese möglichst schnell so erfolgreich zu bekämpfen, dass man sie umbringen kann und wieder herausbefördern. Und das ist Krieg. Das Grundmuster des Krieges, wie es politisch auf einer anderen Ebene analog genauso geschieht, eine Grenze, Angreifer, Verteidigung, Kampf, Tötung, der eine versucht, den anderen zu überwinden und umgekehrt, einer siegt, wirft den anderen heraus. Verfolgen Sie bitte bei allem, was ich jetzt über Infektionen, Entzündungen sage, analog auch immer die Ebene des Krieges mit. Und ich möchte noch eine dritte Analogebene einführen, nämlich Bewusstsein, Psyche. Da gibt es etwas ganz Ähnliches, da gibt es nämlich auch eine Grenze. Eine Grenze, von der wir schon sprachen, eigentlich die Ich-Grenze. Die Grenze, die darüber entscheidet, was ich noch als Ich akzeptiere und was ich bereits als Nicht-Ich bezeichne. Jenes Nicht-Ich, das in Wirklichkeit nur der eigene Schatten ist, der immer zu einem gehört, der einen immer verfolgt, der immer ganz nah ist, auch und gerade dann, wenn wir nicht hinschauen. Sie könnten auch sagen, Bewusstes, Unbewusstes. Da gibt es eine Grenze und wir identifizieren uns mit den Inhalten des Ichs, mit dem, was uns bewusst ist. Das sind ja unsere ausgewählten Pole und solange wir mit denen alleine leben, fühlen wir uns sehr wohl. Es ist harmonisch, friedlich. Ja, es ist die heile Welt, in der wir leben, wie wir glauben. Natürlich ist diese Verwechslung eine ungeheuerliche, denn die Summe von der Hälfte der Polarität, also von einzelnen abgespaltenen Polen, ergibt natürlich nie eine heile Welt. Denn das Wort heil meint ja immer, dass beide Pole zusammengekommen sind und eine Einheit bilden. Aber man meint, mit den halben Polen schon heile Welt machen zu können. Und das sieht erstmal ganz gut aus. Dafür ist es nur Voraussetzung, dass wir uns nicht erregen lassen durch gegenpolare Impulse, die im Unbewussten liegen. Dort liegt immer die Gefahr. Denn dort gibt es eben auch so ganz erregende Ideen, nämlich jene Gegenpole von dem, wozu wir Ja gesagt haben. Und die versuchen, aus dem Unbewussten ins Bewusstsein vorzudringen. Wenn das gelingen würde, wäre die Unruhe groß. Denn auf einmal hätten wir zwei gegeneinander stehende Pole in unserem Bewusstsein. Wir hätten einen Konflikt und der würde uns ganz schön absorbieren. Denn wir wüssten überhaupt nicht, was mache ich jetzt damit? Wie soll ich mich entscheiden? Gegenpole beunruhigen ja enorm, denn sie relativieren den Pol, mit dem wir uns bisher identifiziert haben. Deswegen versucht man im Allgemeinen, die Gegenpole im Unbewussten zu lassen und nur nicht hereinzulassen. Das heißt, man versucht, die Grenze abzusichern, zu verteidigen. Abwehr. Sprachen wir im Körper schon von Abwehrmechanismen, dann wissen Sie schon von Freud, dass dieser für den psychischen Bereich schon das Wort Abwehrmechanismen verwendete. Und so wehren wir ständig alles, was unserem Konzept, was in unser Konzept nicht hineinpasst, was unsere Identifikation in Frage stellen würde, was bisherige Ansichten relativieren würde, wehren wir ab und lassen sie im Schatten. Wir lassen sie nicht hinein. Und so lange, glauben wir, sind wir in Frieden und Harmonie. Nun, wenn wir uns so verhalten, dann könnte man sagen, dass wir in der Psyche eine gute Immunlage haben. Psychologisch gesagt, gut im Verdrängen sind. Eine gute Schutzmauer aufbauen, eine Betonmauer aufbauen, die nur nichts anderes hereinlässt. Wer dies tut, bei dem sinkt dann diese Erregung, die er sich in seinem Bewusstsein erspart hat, die nur dann aufgetreten wäre, wenn er sich dem Konflikt gestellt hätte, dann sinkt diese Erregung in die Körperlichkeit und damit senkt sich die Immunlage im Körper und lässt die Erreger in der stofflichen Form hinein. Und nun erlebt der Mensch als Infektion, als Entzündung genau das, analog im Körper, was er sich im Bewusstsein erspart hat. Und was da geschieht, wissen Sie aus eigener Erfahrung gut. Da bildet sich eben auch ein Herd, ein Konfliktgeschehen, ein Entzündungsherd. Gewebswasser fließt von allen Seiten zu, Makrophagen versuchen, die Angreifer aufzufressen, Antikörper werden gebildet, da wird gekämpft und gekämpft auf höchstem Niveau. Das kann sich generalisieren auf den ganzen Körper, wir nennen es Fieber. Und dann hilft der ganze Organismus diesem einen Kampf und versucht, Herr zu werden mit diesem von außen eindringenden Erreger. Und dabei gibt es grundsätzlich natürlich drei Ausgangsmöglichkeiten. Das heißt, entweder die Körperkräfte siegen, und das bedeutet, die Erreger werden umgebracht und rausgeworfen. Sie kennen das als Eiter. Dann feiern wir das als Heilung. Dabei wird natürlich der Erreger geopfert. Oder die andere Möglichkeit, die Erreger siegen. Dann wird der Patient geopfert und der stirbt. Diesmal ist die Freude halt nur auf der anderen Seite. Und die dritte Möglichkeit ist die Chronifizierung. Und das bedeutet, dass beide Parteien nicht stark genug sind, den anderen zu überwinden und nicht schwach genug sind, besiegt zu werden. So etwas, wie wir politisch Stellungskrieg nennen würden. Man steht gegenüber und ein Herd bildet sich, ein chronischer Herd, der nun dem gesamten Organismus ständig Energie abzieht und das merkt der Patient in Abgeschlagenheit und Müdigkeit und Lustlosigkeit. Chronifizierung, Stellungskrieg. Auf der psychischen Ebene wäre die Entsprechung, dass jemand in den Konflikt hineingeht, aber nicht mehr durchkommt. Das heißt, jemand lässt zwar einen Gegenpol hinein, er lässt sich auf den Konflikt ein, aber nun fehlt ihm der Mut, sich zu entscheiden und die Verantwortung für die Entscheidung zu übernehmen. Und damit kommt er nicht mehr heraus aus dem Abwägen, ja, was soll ich tun? Und die Energie bleibt gebunden. Mir geht es darum, dass Sie die Analogie zwischen dem Konfliktgeschehen im Bewusstsein und dem Körpergeschehen der Infektion deutlich sehen. Beides hat die absorbierende Kraft. Im Psychischen bindet der Konflikt genauso die Energie. Wir können nichts mehr anderes denken, von nichts anderem mehr reden. Wir haben keine Energie, keine Zeit mehr für was anderes, solange der Konflikt noch in uns ist. Doch sollten wir gerade daran begreifen, dass der Mensch der Erregung nicht aus dem Weg gehen kann. Wenn er sich im Bewusstsein erregen lässt und mutig in Konflikte hineingeht, spart er sie sich auf der Körperebene als Entzündung. Jeder Konflikt, der hier nicht gelöst wird im Bewusstsein, sinkt in die Körperlichkeit und wird als Infektion durchlebt. Erregen lassen müssen wir uns. Wir können nur wählen, auf welcher Ebene. Doch wir mögen es eigentlich nicht. Wir mögen, wenn wir alle drei Ebenen betrachten, weder den Konflikt, noch die Infektion, noch den Krieg. Wir sind immer dagegen. Gegen die Infektion haben wir auch schon so gute Waffen entwickelt. Antibiotika nennen wir die Dinger. Da lohnt es sich mal auf den Namen zu hören. Antibiotika setzt sich zusammen aus den beiden griechischen Begriffen Anti, gegen und Bios, das Leben. Antibiotika sind also wörtlich übersetzt Stoffe, die gegen das Leben sind. Das nenne ich Ehrlichkeit. Antibiotika, lebensfeindliche Stoffe, das gilt auf allen Ebenen, auch auf der körperlichen, indem nämlich bei jeder Entzündung, bei jeder Infektion eine gewisse Entgiftung stattfindet, indem Material sozusagen nach außen befördert wird, Toxine ausgeschwemmt werden, symbolisch gesprochen der Abfalleimer des Organismus entleert wird. Und wenn durch Antibiotika oder ähnliche chemische Stoffe über lange Zeit Infektionen immer wieder unterdrückt werden und ihren natürlichen Verlauf nicht nehmen können, dann kommt es zu einer Ansammlung dieses Abfalleimers, das, was Naturheilkunde Messing-Hume-Verschlackung nennt, Ablagerung der Toxine im Bindegewebe. Und das führt langsam, organisch gesehen, in eine Richtung, die irgendwann mal gefährlicher wird als eigentlich eine Infektion. Aber um diese Körperebene geht es mir momentan gar nicht so sehr. Es ist eine schöne Analogebene, deswegen erwähne ich es. Mir geht es um das Antibiotische an sich. Wir sind zutiefst antibiotisch eingestellt. Wir sind lebensfeindlich. Denn wir wollen eins immer nicht hören, dass das Leben aus der Spannung zwischen zwei Polen besteht. Die Lebendigkeit ist die Spannung, die zwischen zwei Polen, nennen Sie es Gegensätze, es sind nur Polaritäten, entsteht. Und gerade diese Spannung wollen wir immer nicht haben, denn sie führt zum Konflikt, zwingt den Menschen in die Entscheidung. Aber sie ist die Lebendigkeit, so wie beim elektrischen Strom das Licht aus der Spannung lebt und bei der Wegnahme eines Pols ganz verschwindet. Wir wollen diese Spannung nicht ertragen. Wir wollen immer nur den einen Pol haben und den einen Pol hochjubeln und den anderen wegstecken. Wir wollen immer das eine verdrängen und nur das andere haben. Und diese fleißige Arbeit wird dann auch noch ummäntelt mit sehr anspruchsvollen, edlen Begriffen. Wir wollen den Frieden und die Harmonie und das Gute. Und gestehen uns nicht ein, welche Verlogenheit dahinter ist. Die Ziele sind schon in Ordnung. Als Ziel würde ich auch Ja sagen zum Frieden, zur Harmonie, zum Guten. Nur was ist das? Frieden und Harmonie sind Begriffe, die beziehen sich auf die Vereinigung der Pole, auf die Conjunctio Oppositorum, auf die Vereinigung der Gegensätze, auf jenes Heilsein, auf jene Einheit, die zustande kommt, wenn die Gegenpole verschmolzen sind und nicht mehr im Widerstand liegen. Das, was die Alchemisten mal die kymische Hochzeit nannten. Das meint Harmonie, Frieden, das Gute und Vollkommenheit und wie immer diese Begriffe heißen. Doch diese Ziele wollen erarbeitet werden. Dieses Ziel erreicht man gerade nicht durch das Trennen, indem man das eine nimmt und das andere bekämpft und weghaben will. Das ist ja gerade das Unheil. Und hierin liegt die Verlogenheit, in der wir uns immer tiefer verstricken. Indem alle Menschen unter edlen Titel versuchen, das eine hochzujubeln, das andere auszuschalten und dabei sich nicht eingestehen, wie lebensfeindlich, wie antibiotisch sie sind, weil sie gegen die Spannung sich wenden. Einer der bedeutendsten Philosophen, esoterischen Philosophen, Heraklit, hat formuliert, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Ich weiß, ein unbequemes Wort zur Zeit. Und dennoch, der Krieg ist der Vater aller Dinge, der Konflikt, die Polarität. Denn nur aus der Polarität und aus dem Konflikt entwächst Wachstum, entwächst Bewusstheit, Entwicklung, Leben. Und mag das Ziel die Vereinigung der Gegensätze sein, das erreicht gerade nur der, der sich der Polarität mutig stellt, der vor der Spannung und dem Konflikt nicht zurückweicht, der sich mit beiden Polen gleichmäßig auseinandersetzt und dadurch sich legitimiert, die Pole zu einen, Polarität zu überwinden, Einheit, Friede, echte Harmonie für sich zu erreichen. Doch das muss der Mensch sich erarbeiten. Und das kann er sich nur erarbeiten, wenn er Ja sagt zum Konflikt, wenn er sich dem Konflikt stellt und die Spannung aushält. Ich sage das in einer antibiotischen, konfliktfeindlichen Zeit, um ein bisschen Mut zu machen für den Konflikt. Und wer lernt, ihn im Bewusstsein zu ertragen, kann sich viele andere Manifestationen in ihrer Schärfe etwas ersparen, denn im Schatten schaukelt sich das umso mehr auf, was wir im Bewusstsein zu vermeiden suchen. Ja zum Konflikt, ja zur Polarität und ein mutiges Auseinandersetzen mit beiden Polen. Und das ist das Geheimnis, aus dem man sich die Treppenstufen bauen kann, die irgendwann einmal herausführen aus der Spannung der Polarität hinein in das, was wir Einheit oder Heilsein nennen. Wir haben von Infektionen gesprochen, von Krieg, Kampf, körpereigene Abwehr. In diesem Bereich passt noch ein Symptom ganz gut hinein, das sich eignet, vielleicht die theoretischen Prinzipien an einem praktischen Beispiel deutlicher werden zu lassen. Ich denke hier an die Allergie. Denn beim Allergiker haben wir es ja wieder mit einer Verteidigungssituation zu tun. mit einer Verteidigung, die, wie wir gesehen haben, im normalen Organismus ja eine sinnvolle Einrichtung ist, in dem Erreger abgehalten werden, bekämpft werden, herausgeworfen werden. Doch dies, was beim Normalorganismus ein sinnvolles Geschehen ist, ist beim Allergiker enorm überzüchtet, übersteigert. Der Allergiker kämpft mit seinem Abwehrsystem auf höchstem Niveau. Das heißt, wir könnten bildhaft sagen, das, was bei einem Staat einer Hochrüstung entspräche. Und wenn Sie eine Hochrüstung im politischen Bereich beobachten würden, dann würden Sie wahrscheinlich auf Aggression schließen. Und dieser Schluss ist auch beim Allergiker erlaubt. Auch hier haben wir es mit einem hochaggressiven Geschehen zu tun auf der Körperebene, indem man also eine Abwehr bereitstellt, die kämpfen möchte, die abwehren möchte, was bald dazu führt, dass man eigentlich mit den vorhandenen Feinden schon gar nicht mehr auskommt. Und so werden harmloseste Mitglieder dieses Universums schlicht zu Feinden erklärt. Katzenhaare, Blütenpollen, Staub. So harmlos kann etwas überhaupt nicht sein, als dass der Allergiker nicht daraus einen enormen Feind macht. Und dann beim Nähern dieses Feindes seine ganze Abwehr in den Vordergrund führt und nun kämpft, kämpft, kämpft. Was so ein Kampf bedeutet, wie hoch dieser Kampf geführt wird, auf welchem Niveau er stattfindet im Körperlichen, kann wohl nur der ermessen, der wirklich allergische Reaktionen kennt und mal beobachtet hat. Das ist wirklich der ganze Organismus eingespannt in dieses Nicht-Hereinlassen, Abwehr. Ich sagte, Aggression ist das Stichwort und Sie können an diesem Beispiel ja unser Konzept rückwärts noch einmal gut verfolgen. Sie bräuchten nur das Symptom anschauen, vom Bildhaften anschauen, und das ist auch der Grund, warum ich ja immer wieder von Krankheitsbildern spreche. Bildhaft anschauen, es geht hier um Verteidigung, Abwehr, Aggression, nicht hereinlassen. Das ist das Thema, das wir im Symptom entdecken. Und übertragen wir es auf die Bewusstseinsebene, dann muss es dieses Konzept sein, was dem Patienten fehlt im Bewusstsein. Nämlich, wenn Sie genau hinschauen, Aggression. Allergiker sind Menschen, die zu ihrer Aggression nicht stehen können, bei denen Aggression im Schatten liegt, die mit diesem Thema eigentlich nichts zu tun haben wollen, nur nicht aggressiv sein, nur nicht kämpfen und dabei nicht merken, dass sie dafür dieses Prinzip dann auf der Körperebene umso intensiver wieder erfüllen müssen. Ich möchte hier eine Anmerkung hineinflechten, die vielleicht verhindert, dass im Konkreten Missverständnisse auftreten. Wenn ich von Schatten spreche, dann kann das zwei Formen annehmen, die vielleicht auf den ersten Blick sehr gegensätzlich aussehen. Es mag sein, dass wenn Sie einen anderen Menschen betrachten, Sie von dem den Eindruck haben, der ist ganz schön irgendwas, zum Beispiel aggressiv. Würden Sie diesem Menschen das ins Gesicht sagen, du bist aggressiv, wäre der entsetzt. Ich würde sagen, was ich niemals, ich doch nicht, ich bin doch der friedliebendste Mensch. Es ist richtig, ich werde immer wieder in Streit und Auseinandersetzung hineingezogen, weil die anderen immer keine Ruhe geben. Aber ich will doch nicht. In einem solchen Fall lebt ein Mensch zwar noch ein Prinzip, in diesem Falle Aggression, aber er sieht es bei sich nicht. Das bedeutet aber, das Prinzip liegt bei ihm im Schatten, denn er identifiziert sich nicht bewusst damit, obwohl er es äußerlich gesehen lebt. Und es gibt dazu eine zweite Form von Verdrängen. Nämlich, dass ein Mensch ein Prinzip so weit verdrängt, dass er es nicht einmal mehr lebt. Das führt dazu, dass sie auch als Außenbeobachter es nicht mehr wahrnehmen würden. Er lebt es tatsächlich nicht, damit sieht er es natürlich auch nicht, und ebenfalls liegt dann das Prinzip im Schatten. Es kommt also nicht darauf an, primär, was der Patient lebt, sondern um zu entscheiden, ob ein Prinzip im Schatten liegt oder nicht, das ist von ausschlaggebender Bedeutung, ob ein Mensch sich bewusst dazu bekennt, das heißt, sich bewusst mit diesem Prinzip identifiziert. Beide Aspekte, die ich erwähnte, sind also Schattenbildungen, obwohl sie äußerlich ja erst einmal einen anderen Eindruck beim Betrachter erwecken. Allergie, Aggression, die in den Körper gesunken ist und ähnlich wie ich es in schon bei der Infektion sagte, dass genauere Deutung, differenziertere Deutung möglich ist, wenn man den Ort der Infektion anschaut, Genauso können Sie auch bei der Allergie das Problem genauer einkreisen, wenn Sie zum Beispiel die verschiedenen Allergene betrachten. Denn der Allergiker kämpft ja gegen einen Stoff, den er als feindlich erklärt. Wenn ein Mensch gegen etwas kämpft, dann hat er davor Angst. Es hat noch nie ein Mensch gegen etwas gekämpft, wovor er nicht letztlich Angst hat. Wenn der Allergiker also gegen ein Allergen kämpft, dann muss dieses Allergen für ihn angstauslösend wirken. Beziehungsweise Symbol sein für einen Bereich, den er als angsteinflößend empfindet. Und so kann die Betrachtung des Allergens Ihnen noch etwas über solche angstbesetzten Bereiche sagen. Einfach nachzuvollziehen bei den Tierhaaren deuten sie immer auf eine Problematik im sexuellen Bereich hin, wobei sie teilweise ja noch mehr differenzieren können, wenn sie Symbole genauer anschauen. So hat die Katze immer einen Bezug zum Schmusen, zur Zärtlichkeit, ist ein erotisches Symbol. Und eine Katzenhaarallergie deutet immer auf einen Angstkomplex in diesem Bereich hin. Unterscheidet sich relativ deutlich von einer Pferdehaarallergie, denn beim Pferd steht die triebhafte Komponente im Vordergrund und beim Hund wiederum die aggressive Komponente. Hausstaub, auch eine sehr einfach nachzuvollziehende Allergie. Staub, Symbol für das Schmutzige, das Dreckige. Wenn ich hier von schmutzig rede, dann hören Sie diesen Begriff bitte in dem Sinne, wie man sagt, schmutzige Wäsche waschen oder einen schmutzigen Witz erzählen. Beim Stauballergiker haben Sie mit einem Menschen zu tun, der die Welt sehr stark polarisiert in das, was sauber ist und erlaubt ist, womit er sich identifizieren kann, und dem, was unsauber, schmutzig ist, was nicht sein darf, was man bei ihm nicht vorfinden darf. Dieser ganze als schmutzig identifizierte Bereich und die Angst vor diesem Bereich, damit in Berührung zu kommen, all diese Angst wird nun projiziert auf einen konkreten Auslöser, auf ein konkretes Symbolträger, nämlich den Staub, und nun stellvertretend für den ganzen Bereich dieses Symbol bekämpft. Blütenpollen, das bevorzugte Allergen von Heuschnupfenkranken, Asthmatikern. Blütenpollen, Ausdruck des reifen Frühlings, Befruchtungssymbol, Sexualität in der Natur, wieder ein sehr deutlicher Hinweis auf die Problematik im sexuellen Bereich. Man braucht also die Dinge eigentlich nur anschauen, die Bilder herauslösen, übertragen auf eine andere Ebene und Sie werden sehr schnell finden, wo die Ängste und wo die Probleme liegen. Wie sehr beim Allergiker die Bedeutung wirklich im Symbolischen des Allergen liegt und nicht in einem konkret chemisch-physiologischen Ablauf, sehen Sie am deutlichsten daran, dass man allein über die Abbildung eines Allergens beim Allergiker einen Anfall hervorrufen kann. Ein Allergiker reagiert also bereits auf den Rauch einer Lokomotive im Film, reagiert auf ein Foto einer Katze mit einem Anfall. Es ist die Symbolik und nicht das körperliche Geschehen. Dafür spricht auch, dass Bewusstheit für einen allergischen Anfall notwendig ist. Das heißt, eine bestehende Allergie sowohl in der Narkose als auch in der Psychose verschwindet. Eine mögliche allergische Reaktion sind Ausschläge auf der Haut. Lassen Sie mich diesen Übergang einfach benutzen, um noch ein paar Worte überhaupt zur Haut und zu Problemen und Erkrankungen der Haut zu sagen. Und zwar letztlich jetzt unabhängig davon, ob Sie mit Allergie gekoppelt sind oder nicht. Schauen wir uns die Haut in ihrer Symbolik, in ihrer Funktion an. Dann ist ja die Haut das, was die Grenze setzt. Die Grenze zwischen innen und außen, also die Grenze, die darüber entscheidet, was wir noch zu uns rechnen und was wir als Nicht-Ich erfahren, nicht mehr zu uns rechnen. Die Haut ist die grenzsetzende Funktion. Und polar zur Abgrenzung auch jenes Organ, mit dem wir dann in Berührung, in Kontakt treten können mit dem, was wir zum Nicht-Ich erklärt haben, mit dem Außen. Es gibt zwei Kontaktorgane im Organismus, zwei Bereiche, die symbolisch immer mit Kontakt zu tun haben. Einerseits, wie eben besprochen, die Haut und auf der anderen Seite die Lunge bzw. all das, was mit Atmung zu tun hat, die gesamten Atmungsorgane. Atmung und Haut, die beiden Kontaktwerkzeuge des Menschen, bei genauerem Hinschauen aber qualitativ etwas unterschieden. Der Kontakt, der hergestellt wird über die Atmung, ist ein dem Willen nicht unterworfener, zwingender, aber dafür nicht dazu verbindlich eingestufter Kontakt. Das meint, über die Atmung sind wir immer miteinander in Kontakt. Wir alle atmen die gleiche Luft und über den Atem ist also jeder mit jedem hier im Saal verbunden. Nicht nur mit jedem Menschen und Freund und Feind, sondern mit jedem Gegenstand. Der Atem verbindet zwangsläufig mit allem, stellt zwangsläufig Kontakt her. Wir können es also willentlich nicht verhindern, allerdings werten wir diesen Kontakt auch nicht als hochverbindlich. Ganz anders die Haut. Hautkontakt unterliegt unserem Willen. Wir können jemanden anfassen oder wir können es sein lassen. Und diese Form von Kontakt wird dann auch sehr verbindlich erlebt. Aber beide Bereiche sind also für Kontakt zuständig. Zurück zur Haut. Grenzsetzung, Abgrenzung und Kontakt. In der Haut zeigen wir uns, aus unserer Haut können wir nicht heraus. Übertragen wir das auf den psychischen Bereich, dann wäre die Frage, was ist dort das grenzsetzende Prinzip? Und von diesem Bereich haben wir heute schon immer wieder gesprochen. Jene Grenze, die darüber entscheidet zwischen ich und nicht ich. Wir könnten sagen, um ein Wort dafür zu nehmen, es sind die Normen. Denn die Normen entscheiden darüber, was ich noch zum Ich rechne, womit ich mich identifiziere und was ich nach außen schiebe und zum Nicht-Ich mache. Die Normen sind die Wand, der Filter, der darüber entscheidet, was eben innerhalb und was außerhalb der Grenze erfahren wird. Wenn wir Probleme mit der Haut haben, irgendeiner Form, dann erleben wir fast immer, so unterschiedliche Namen auch die einzelnen Symptome tragen, erleben wir fast immer ein grundsätzliches Muster. Nämlich irgendetwas, von dem man eigentlich vorher gar nicht wusste, wo es war und was es ist, irgendetwas bewegt sich in Richtung Haut, um die grenzsetzende Funktion der Haut in Frage zu stellen, um sich an der Oberfläche der Haut zu zeigen, um die Haut zu durchbohren, um ans Tageslicht und damit in die Sichtbarkeit zu kommen. Das ist dann meistens verbunden mit irgendeiner Rötung. Das kann verbunden sein mit Reizung der Haut, mit Jucken. Auf jeden Fall drängt etwas an die Oberfläche, an die Sichtbarkeit, will sich zeigen und stellt damit die grenzsetzende Funktion der Haut immer in Frage, versucht es zu durchbohren. Das gilt vom einfachsten Pickel bis zum Abszess, bis zum Exanthem, dem Hautausschlag. Immer das gleiche Grundmuster. Übertragen Sie es auf die psychische Ebene, dann wird ziemlich schnell klar, um was es sich handelt. Dann geht es eben auch um einen Impuls, um irgendetwas, was man bisher nicht sah, deswegen auch keinen Namen dafür hat, irgendetwas, was bisher eigentlich gar nicht da war. Um einen Impuls, der sich nun aus diesem nicht sichtbaren, das heißt aus dem Schattenbereich, aus dem unbewussten Bereich, in Richtung der Grenzsetzung bewegt und nun versucht, die bisherigen Normen, durch die es immer im Schatten gehalten wurde, in Frage zu stellen, die Grenze zu durchbrechen, an die Sichtbarkeit, das heißt in die Bewusstheit zu drängen, um dort gesehen zu werden, um dort akzeptiert und hereingelassen zu werden. Und so wie schon im konkreten Körperlichen, das häufig mit Rötung, mit Reiz und auch mit Jucken verbunden ist, handelt es sich bei diesen Impulsen, bei diesen Themen auch meistens um sehr reizende und aufreizende Themen, um etwas, was den Menschen juckt. Denn diese Formulierung kennen wir auch im psychischen Bereich. Da gibt es eben Dinge, die einen jucken und die einen nicht jucken. Und wenn so etwas, so ein Ausschlag juckt, dann hat der Patient die Angewohnheit zu kratzen. Das heißt, er setzt zusätzlich von außen noch die Oberfläche der Haut, die Grenzsetzung stellt er in Frage, versucht sie zu durchbrechen, versucht eigentlich dem Impuls, der von innen kommt, von der anderen Seite zu helfen, zum Durchbruch zu verhelfen, nach außen zu lassen. Kratzen hat etwas mit Graben zu tun. Nach etwas graben, nach etwas suchen. Dieses Kratzen ist eine sehr gute Idee. Nur sollte es man nicht unbedingt auf der Haut machen, aber im Bewusstsein würde es sich lohnen. Dort an den Normen zu kratzen und zu graben, denken Sie hier vielleicht an das altbekannte Märchenmotiv der verborgenen, vergrabenen Schätze, die gefunden und ausgegraben ans Tageslicht geholt werden müssen, vom Unbewussten ins Bewusstsein gebracht werden müssen. Im Bewusstsein lohnt sich also dieses Graben, lohnt sich das danach Kratzen und die Frage, was einen da eigentlich juckt, was eigentlich die Normen durchbrechen will und was immer nur durch die eigenen Normen unten gehalten wird. Mögen diese Beispiele genügen, um an einfachen Beispielen das Grundkonzept, was ich im ersten Teil Ihnen vorgestellt habe, ein bisschen näher zu bringen und nachvollziehbar zu machen. Wie bereits gesagt, möchte ich zum Abschluss ein paar Bemerkungen zum Thema Krebs machen. Dieses Thema wähle ich, weil Krebs ein Thema ist. Das meint, weil es eigentlich in seiner Bedeutung und seinem Interesse über den Kreis der Betroffenen hinausreicht. Krebs ist für Jahrzehnte, für ganze Generationen zu einem ganzen zentralen Thema geworden. Und alle Menschen setzen sich irgendwo damit auseinander. Wenn eine ganze Zeit, ein ganzes Zeitalter so um ein Thema kreist, so viel forscht, so viel redet und so wenig erreicht, dann muss das ja auch bedeutsam sein und eine Aussage haben über diese Zeit und über diese Menschen dieser Kultur. Der weitere Grund ist für die Wahl dieses Themas, dass es uns die Möglichkeit bietet, wenn wir es recht verstehen, zu einem sehr, sehr tiefen Verständnis von Kranksein und Heilung an sich zu gelangen. Zu einem sehr, sehr tiefen Aspekt unseres Gesamtthemas an sich. Ein paar Vorbemerkungen. Wenn wir irgendeine Einheit betrachten, dann ist diese Einheit meist Teil einer größeren übergeordneten Einheit, besteht aber gleichzeitig wieder aus untergeordneten vielen Einheiten. So ist die Einheit Wald Teil der übergeordneten Einheit Landschaft, besteht aber selbst wieder aus den vielen Untereinheiten Bäume. Und die Einheit Baum ist Teil der übergeordneten Einheit Wald, besteht selbst wieder aus Einheiten wie Wurzel, Stamm, Blätter und so weiter. Jede Einheit, und wir können alle Dinge eigentlich in eine solche Hierarchie gliedern, jede Einheit erwartet immer von all den untergeordneten Einheiten, dass diese den Zielen der Einheit dienen. Jede Einheit erwartet von den untergeordneten Einheiten ein Mitspielen im eigenen Konzept. Das wird vielleicht noch deutlicher, wenn wir ein anderes Beispiel wählen, den Staat als Einheit bestehend aus den Untereinheiten Bürgern. Der Staat erwartet von seinen Bürgern, dass sie gute Bürger sind. Das meint, dass sie genau das tun und dem dienen, womit sich der Staat identifiziert. Seinem Ziel beitragen. Und die Toleranzgrenze einer solchen Einheit oder im konkreten Beispiel des Staates für ausscherende Mitglieder ist relativ gering. Ein paar kann man vertragen, die nicht mitspielen, aber wenn das schon zu viele werden, taucht eine hohe Angst auf. Eine Angst, gefährdet zu werden durch eine Gruppe, die sich nicht identifiziert mit den Zielen. Und aus dieser Angst heraus versucht man, eine solche Gruppe zu bekämpfen und auszurotten, zu eliminieren. Und aus der Sicht des Staates hat er recht. Würden wir diese bekämpfte Gruppe befragen, dann würde sie uns etwas erzählen von ihren ganz anderen Zielen, von ihrer eigenen Idee von Freiheit, die sich nicht deckt mit dem, was der Staat darunter versteht. Und deswegen bekämpft sie den Staat und möchte ihn eliminieren. Und aus ihrer Sicht haben sie recht. Und so ist jeder der beiden Parteien bereit, den anderen zu opfern, um die eigenen Ziele durchzusetzen. Das alte Thema, fressen oder gefressen werden. Soweit die Vorbemerkungen, die nicht das Ziel haben, uns in politische Anschauungen zu verwickeln, sondern die nur die Aufgaben hatten, den Blick zu weiten für unser Thema Krebs, dessen Betrachtung meiner Meinung nach meist an einem zu engen Blickwinkel scheitert. Im Krebs haben wir es mit einem ganz neuartigen Geschehen zu tun. Neuartig verglichen mit dem, was wir sonst beim Kranksein vorfinden. Wenn wir uns den Organismus anschauen bei den üblichen Krankheitssymptomen, dann erleben wir dort immer den Organismus im Höchsteinsatz, bei dem Versuch, den Gesamtbestand des Organismus aufrechtzuerhalten, mit der Schwierigkeit, die nun irgendwo hergekommen ist, fertig zu werden und den Organismus als Ganzes über die Runden zu retten, ihn am Leben zu erhalten. Allein beim Krebs haben wir es mit einer völlig neuartigen Ausgangssituation zu tun. Da ist gar kein Problem, das man lösen müsste. Es ist gar kein Angriff, nichts, worüber man sich retten müsste. Sondern beim Krebs erleben wir nun erstmals, dass körpereigene Zellen, Zellen, die bisher im Dienst des Ganzen standen, die sich bisher dem Gesamtorganismus verpflichtet wussten und all ihre Kraft, ihre Tätigkeit in den Dienst des allgemeinen Wohls setzten, die Teil des Gesamten waren und gehorsam ihre ihnen zukommende Pflicht erfüllten, dass solche braven und treuen Mitglieder des Gesamtorganismus auf einmal diesem Gesamtorganismus ihre Mitgliedschaft kündigen, ihren Gehorsam verweigern und nun eine eigene Entwicklung beginnen. Sich in ihrer Individualität abgrenzen, einen eigenen Weg suchen und nicht mehr mitspielen im Gesamtkonzept des restlichen Organismus. Und nun in den Vordergrund ihres Interesses Zellteilung, das heißt Fortpflanzung, Vermehrung stellen. Und dort wird man nun sehr fleißig und rücksichtslos. Man vermehrt sich und dabei werden keinerlei morphologischen Grenzen beachtet, Infiltration. Man versucht in schnellster Zeit möglichst viele Stützpunkte aufzubauen, damit den gesamten Organismus zu überziehen mit der eigenen Zelltätigkeit, Metastasierung. Und so erleben wir nun ein unglaublich schnelles, rücksichtsloses Fortpflanzgeschehen, wobei der Rest des Organismus einfach als Wirt betrachtet wird. Man hat also seinen eigenen Interessen entdeckt und das, wovon man bisher noch ein Teil war, wird jetzt zum Wirt erklärt und dient nur noch der Ernährung der eigenen Fortpflanzungstätigkeit. Bei so schneller, rücksichtsloser Ausbreitung kommt es bald zu den ersten Versorgungsschwierigkeiten. Zum Beispiel Atmungsprobleme der Zelle treten auf, denn die Zellatmung ist abhängig von dem Funktionieren des Blutgefäßsystems. Und bei so schneller, chaotischer Teilung kann das nicht aufrechterhalten werden. So stellen die Zellen von der komplexen Sauerstoffatmung auf die einfache Gärung um. Ein symbolisch hochsignifikantes Geschehen, wenn Sie sich daran erinnern, dass ich vorhin noch sagte, Atmung hat etwas mit Kontakt zu tun. Kontakt heißt aber Kommunikation, heißt sich um den anderen noch kümmern. In dem Moment, wo die Zelle aufhört zu atmen, ist das deutlicher Ausdruck für den Verzicht, mit dem anderen in Kommunikation zu bleiben, in Verbindung zu bleiben und damit auch Verzicht auf ein die Verbindung herstellendes Kommunikationsnetz, in unserem Beispiel Blutgefäße. Man regrediert auf die entwicklungsgeschichtlich primitivere Stufe der Gärung. Das kann jede Zelle für sich allein tun. Es braucht nicht mehr den anderen. Nun ist die Frage, warum tut die Zelle denn das eigentlich? Nun, die Antwort ist vielleicht nicht schwer zu finden. Denn ihre bisherige Rolle als Mitglied eines komplexen Vielzellers war ja nicht besonders attraktiv. Eine Zelle zu sein in einem komplexen Organismus bedeutet gehorsam sein, tun und machen, was der von einem erwartet, ist Dienstleistungsbetrieb. Nichts von Freiheit, nichts von eigenem Weg. Immer gehorchen, unterordnen, demütig sein, machen, damit der andere was davon hat. Nicht hochattraktiv. Da besann sich die Zelle auf ihre eigene Individualität, auf ihre eigene Freiheit und auf ein Ziel, das da heißt Unsterblichkeit. Denn das ist das Ziel jeden Lebens, Leben. Und Leben heißt unsterblich sein. Und die Zelle versucht nun, ihren Weg auf eigene Faust zu gehen, indem der Rahmen, in dem sie bisher war, für sie unattraktiv wird. Und besinnt sich damit ja auf eine frühere Daseinsstufe, die sie ja mal erlebt hat, denn ursprünglich war die Zelle Einzeller. Und nur durch die Evolution wurde sie eingebettet in das komplexere Vielzeller-Dasein, das mit einem Verschwinden der eigenen Freiheit gekoppelt war. Sie besinnt sich also auf eine frühere Daseinsebene, auf ihr Einzeller-Dasein und geht nun wieder ihren Weg, benimmt sich wie ein Einzeller, macht den Vielzeller zum Wirt und geht ihren Weg in Richtung Unsterblichkeit und versucht, die Unsterblichkeit durch Fortpflanzung und Zellteilung zu erreichen. Und bei diesem Vorgang ist sie höchst erfolgreich. Sie ist sehr lange sehr erfolgreich, bis sie irgendwann einmal plötzlich in ihrem Unternehmen scheitert. Sie scheitert, wenn der Wirt stirbt. Das ist halt offensichtlich ein Punkt, mit dem sie nicht gerechnet hatte, dass das Ende des Wirts ihr eigenes Ende mit einschließt. Aber bis zu diesem Scheitern ist ihr Vorgehen höchst erfolgreich. Ich komme zu diesem Punkt genau zurück, möchte aber hier eine Frage einschieben. Nämlich die Frage, kommt uns das Thema irgendwo bekannt vor? Oder die Frage, und was hat das Ganze mit uns zu tun? Schließlich ist es ja nun ein Symptom und wie jedes Symptom müsste sich darin ein Schattenanteil von uns verborgen halten. Müsste also etwas mit uns zu tun haben, mit einem Problem von uns. Und das zu sehen und zu spüren sollte eigentlich gar nicht so schwer sein. Denn erinnert das Verhalten der Krebszelle nicht sehr an unser eigenes Verhalten, an unser Weltbild, an unser Vorgehen, an unsere Ideologie? Das Problem ist gar nicht, dass wir Krebs haben. Das Problem ist, dass wir Krebs sind. Im Krebs drückt sich auf der Körperebene genau unser Weltbild aus. Und deswegen ist es nicht uninteressant für uns, Krebs genau anzuschauen. Denn von ihm können wir lernen. Statt ihn immer zu bekämpfen, sollten wir ihn als Spiegel erkennen und ernst nehmen. Und so lange sein Vorgehen betrachten, bis wir vielleicht auch seinen Irrtum so klar erkennen. Denn sein Irrtum ist wahrscheinlich auch unser Irrtum. Was ich meine, wenn ich sage, dass wir Krebs sind, an ein paar Schlaglichtern, die in der heutigen Zeit ja schon fast Allgemeinthema geworden sind. Wir sind der Krebs dieser Erde geworden, indem wir seit Jahrzehnten die Erde zu unserem Wirt erklärt haben. Wir haben dieselbe Trennung zwischen unseren eigenen individuellen Zielen gemacht wie der Krebs und erklären immer das Rest nur zum Wirt und unterscheiden zwischen dem und uns und glauben, der Wirt habe nur unserer eigenen Entwicklung zu dienen. Ob sie da an die Ausplünderung von Rohstoffen, an die Tierwelt, an die Pflanzenwelt, an Elemente oder sonst etwas denken. Wir haben die ganze Welt zum Wirt erklärt und sind der tiefen Überzeugung, dass diese Welt überhaupt nur da wäre, um unseren eigenen Weg zu ernähren. Unseren Weg, von dem wir auch hohe Ziele angeben und bei genauerem Hinschauen sehr viel Ähnlichkeit hat mit den Zielen der Krebszelle. Bei der Krebszelle habe ich noch ein vornehmes Wort benutzt, Unsterblichkeit. Vielleicht ist es schon aufgefallen, dass er es mit eigenartigen Mitteln versucht zu erreichen. Unsterblichkeit durch unendliche Fortpflanzung. Wenn Sie unsere Wissenschaft fragen, wie die Ziele der Menschheit lauten, dann werden Sie als Antwort bekommen, Fortschritt. Das ist ein eigenartiges Ziel, denn wann erreichen wir denn dieses Ziel? Was ist denn, wenn wir den Fortschritt erreicht haben? Was machen wir dann? Ja, dann machen wir mehr Fortschritt. Und dann, ja, noch mehr Fortschritt. Und vielleicht erkennen Sie daran, dass wir gar nicht auf einem Weg sind, sondern auf einem Trip. Der Weg ist definiert durch ein Ziel. Und Ziel heißt, man kommt an. Das macht einen Weg oder einen Pfad aus. Ein Ziel, an dem man ankommt und dieses Ankommen einen wirklich qualitativen Sprung im Dasein bedeutet. Eine Veränderung. Aber Fortschritt ist kein Ziel. Und dadurch ist es kein Weg, den wir zurücklegen, sondern ein Trip. Denn es gibt kein Ankommen. Es gibt nur die ständige Wiederholung. Vielleicht spüren Sie an dieser Stelle die Ähnlichkeit, die Analogie zu der Idee der Unsterblichkeit beim Krebs. Da gibt es auch kein Ankommen bei seinem Ziel, sondern es gibt nur Zellteilung, Zellteilung, Zellteilung, Zellteilung. Und genauso wie unser Fortschrittsdenken nur durch irgendwas nicht eingeplantes jäh unterbrochen wird, ohne dass das dann das Ziel darstellt, genauso wird die Entwicklung der Krebszelle irgendwann jäh unterbrochen im Sinne des Scheiterns, nicht im Sinne des Erreichens des Ziels. Überall verhalten wir uns wie der Krebs und denken wie der Krebs. Wir haben die ganze Weltkugel überzogen mit unseren Satelliten, mit unseren Zweigstellen und Kommunikationsnetzen. Wir haben Kommunikationssysteme aufgebaut, die es uns möglich machen, mit jedem Punkt der Erde in Sekunden schnell in Kontakt zu kommen. Nur der Kontakt mit dem Nachbarn funktioniert halt nicht mehr. Wir haben Reisesysteme entwickelt, die es uns möglich machen, jeden Punkt der Erde kennenzulernen. Und wir kennen auch die ganze Erde. Nur sich selbst kennt kaum einer. Überall gehen wir nach dem Weltbild des Krebs vor. Und deswegen zurück zu der Frage, woran scheitert der Krebs? Denn wenn unser Weg schon dem Krebs so ähnelt, und dabei bedenken Sie bitte, dass all die letzten Jahrzehnte, in denen die Ausbeutung des Wirtes unserer Erde so unreflektiert geschah, denn die Stimmen, die jetzt mahnen, sind ja sehr neu und weisen ja nur darauf hin, dass wir kurz vor dem Scheitern stehen. Aber die ganzen Jahrzehnte, wo völlig unreflektiert, absolut selbstverständlich diese Ausnutzung des Wirts geschah, diese Jahrzehnte identisch sind mit der Bedeutungszunahme und der Thematik des Krebses. Wenn also wir hier mal die Parallelität sehen, dann lohnt sich der genaue Blick auf den Punkt, woran scheitert der Krebs in seinem Weltbild. Denn vielleicht ist es genau der Punkt, an dem auch wir in unserem Weltbild scheitern. Und damit schließe ich an, wo ich vorhin ausgestiegen bin. Wir sagten, dass der Krebs scheitert in dem Moment, wo sein Wirt stirbt. Warum scheitert er in diesem Punkt? Dahinter muss doch ein Irrtum stehen, eine Täuschung, sonst käme es nicht zur Enttäuschung. Und dieser Irrtum liegt doch wohl in der Unabhängigkeitsidee vom Gesamtorganismus. Denn am Anfang hörte sich das Thema ja ganz anders an. Ich und der andere. Der andere nur wird, mit dem habe ich gar nichts mehr zu tun. Ich mache mich selbstständig, unabhängig, gehe meinen eigenen Weg. Und zum Schluss stellt sich heraus, dass diese Unabhängigkeit offensichtlich nie da war. Denn wenn das Leben des Wirts das eigene Leben mit einschließt und das Ende des Wirts das eigene Ende mit einschließt, dann muss er offensichtlich immer vom Wirt abhängig gewesen sein. Also war das sich selbstständig machen eine Illusion. Und da sind wir am zentralen Punkt. Die Zelle hätte begreifen müssen, dass dieser Weg für sich allein nicht funktioniert, weil er sich in Wirklichkeit vom Gesamtorganismus nicht lösen kann. Er hätte begreifen müssen, dass er nicht nur Teil des Ganzen ist, sondern als Teil des Ganzen das Ganze ist. Er hätte seine trennende Idee aufgeben müssen zwischen ich und der Rest. Er hätte wissen müssen, dass er das Ganze ist und damit auch Verantwortung für das Ganze trägt. Die Wissenschaft würde sagen, jede Zelle enthält die gesamte Information des gesamten Organismus. Richtig. Die Antike nannte das pars pro toto. Das meint, dass das Ganze in jedem Teil ist und jedes Teil das Ganze enthält. Mikrokosmos ist gleich Makrokosmos, sagte Paracelsus. Die Krebszelle hätte begreifen müssen, dass sie eins ist mit dem Organismus, dass sie selbst der ganze Organismus ist und hätte nicht der Illusion des Absonderns und für sich Gehens anheimfallen dürfen. Da liegt ihr Fehler. Da liegt ihr Problem. In der Illusion, ich kann es für mich allein, in den Ego-Kräften der Zelle. Damit liegen wir beim zentralen Problem des Menschseins an sich. Am zentralen Problem des Krankseins, beim zentralen Problem der Religion, beim zentralen Problem des esoterischen Weges. Der Mensch versucht immer wieder, sich abzugrenzen mit seinem Ich, mit seinem Ego. Jene Grenze, von der wir heute in unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder sprachen. Er grenzt sich durch sein Ich ab vom Rest, vom All. Und meint immer, er könne auf dieses Ich bauen und mit diesem Ich seinen Weg gehen. Diese Illusion hält sich hartnäckig bis hinein in die Religion, bis hinein in die esoterischen Systeme, in dem zum Schluss die Menschen sogar noch glauben, dass sie mit ihrem Ich den Weg gehen können und mit ihrem Ich dann mal Erlösung finden oder Erleuchtung, dass ihr Ich mal vollkommen wird, kosmisches Bewusstsein erhält oder wie immer diese Begriffe heißen. Die Leute machen es mit dem Ich. und wollen sehr ungern begreifen, dass das Ich nicht erleuchtet werden kann, dass ich nicht vollkommen werden kann, dass ich nicht erlöst werden kann. Ja, wir bräuchten uns eigentlich nur vom Ich lösen, um erlöst zu sein. Das Ich ist ja das, was das Heilsein verhindert. Das Ich ist es ja, das Unheil macht, indem es immer spaltet. Spaltet in Ich und Nicht-Ich und damit in Bewusst und Unbewusst und wie immer Sie es nennen. Und solange es ein Ich gibt, gibt es ein Nicht-Ich und solange gibt es Polarität. Und solange es Polarität gibt, gibt es keine Einheit und kein Heilsein. Das Problem liegt im Ich, im Ego. Und wenn wir Ziele anstreben, wie heil sein, wie eins sein, dann gilt es auf diesem Weg, das Ego zu opfern. Das erzählen uns alle alten Einweihungslehren. Das erzählen uns ursprünglich alle großen Religionen. Bis sie irgendwann einmal umgedeutet werden aus der Angst des Egos heraus. Wir erfahren ursprünglich immer was davon, dass da eine Wiedergeburt stattfinden muss. Und Wiedergeburt setzt einen Tod voraus. Und damit dieses Neue wiedergeboren werden kann, und wenn ich jetzt von Wiedergeburt spreche, dann spreche ich nicht von Reinkarnation, sondern von dem, was man auch Wiedergeburt im Geiste nennt. Damit diese Wiedergeburt stattfinden kann, in einen anderen Seinszustand hinein, in die Einheit, in das Heilsein, in das Selbst, muss immer vorher das andere sterben. Ein Prozess, der in vielen Bildern, mythologischen Bildern gekleidet wurde. Der Phönix, der aus der Asche aufsteigt. Die alten Mysterienkulte haben es noch eindrucksvoll rituell dargestellt, wie das Alte sterben muss, damit der neue Mensch auferstehen kann in der Einweihung. Es geht immer um dasselbe Thema, in 1000 Bildern dargestellt. Es geht immer darum, dass erst das Ego sterben muss, der alte Adam nennt es das Christentum, dass das Ego, das Ich sterben muss, die abgrenzende Funktion, damit das andere gefunden werden kann, das Einheit bedeutet. In der Terminologie sagt man oft, wenn man vom Ego und Ich spricht, zu diesem anderen, die Einheit repräsentierenden, das Selbst. Manchmal auch das wahre Ich. Jenes Selbst, das jeder Mensch in sich finden muss und kann. Doch wenn er es gefunden hat, bemerkt, dass es mit ihm gar nichts zu tun hat. Dass es jene Einheit darstellt, in dem die Unterscheidung aufhört. In dem das Teil und das Ganze eins sind. Das meint Heilsein, das meint Einweihung. Doch das geht nicht ohne das Opfer. Ohne das Opfer des Ichs und davor, dass ich immer berechtigte Angst. Und in dem Moment, wo es merkt, dass der beschrittene Weg letztlich zu seinem Tod führt, zum Tod des Ichs, beginnt es, die Lehren umzuformulieren. Beginnt es so lange ein wenig dran zu drehen und neue, beste Argumente zu finden, die die ganze Situation so ein wenig umbauen, dass es nicht gefährdet ist und sich die Dinge ganz ähnlich anhören wie vorher und dennoch das Ich am Leben bleibt. Hier ist die große Gefahr. Diese Umdeutung ist allen Religionen widerfahren, widerfährt den meisten esoterischen Wegen. Irgendwann überlistet uns das Ego. Es will nicht geopfert werden. Deswegen gilt es, wachsam zu sein in diesem Punkt, um nicht in denselben Irrtum zu verfallen wie die Krebszelle, die auch auf die Ego-Kräfte vertraut, auf die Ich-Kräfte vertraut und meint, damit könne man einen Weg gehen und ein Ziel erreichen. Es geht nicht. Dieser Täuschung folgt immer die Enttäuschung. Der Mensch hat Angst vom Alleinsein, weil er nicht begreift, dass Alleinsein All-Eins-Sein ist. Einweihung, der esoterische Weg. Ja, jeder Heilsweg, und letztlich reden wir von einem Heilsweg, auch dann, wenn wir von ganz konkreten Heilungen sprechen. Jeder Heilsweg darf dieses alte Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Jenen qualitativen Sprung heraus aus der Polarität hinein in die Einheit. Wie immer man dann diesen Endzustand vorher benennen mag. Ein schwieriger Punkt, ein schwieriger Schritt. Und als Hilfsmittel für dieses schwierige Vorgehen lehren uns viele esoterische und religiöse Systeme als eines der zentralen Hilfsmittel auf dem Weg, die Liebe. Ein gefährliches Wort, fast abgedroschen, versteht jeder etwas anderes davon? Und dennoch ist es auch wohl berechtigt, dass dieses Wort so viel die Menschen beschäftigt. Versuchen wir, eine gemeinsame Definition zu finden, die vielleicht jeder akzeptieren kann, egal, was er im Einzelfall unter Liebe versteht. Dann hat Liebe immer etwas mit sich öffnen und hereinlassen zu tun. Liebe ist immer ein Aufmachen, letztlich ein Aufmachen der Ego-Grenze und ein Hereinlassen von etwas, was vorher noch nicht ich war. Liebe will eins werden. Liebe will verströmen. Liebe ist auch nicht vorher zufrieden, bis sie wirklich eins geworden ist. Und dort kommen wir zu einem schwierigen Punkt. Denn wo kann man Einswerdung erreichen? Innerhalb der Welt der Formen ist Einswerdung nicht möglich. Das heißt, innerhalb der Welt der Formen ist letztlich Liebe nie bis zum letzten Punkt zufriedenzustellen, zu erlösen, zu verwirklichen. Denn die Welt der Formen lebt ja gerade aus der Polarität, hat Anfang und hat Ende. Die Form lebt von der Grenze. Es gibt innerhalb der Welt der Formen keine Einheit. Deswegen gibt es auch innerhalb der Welt der Formen niemals, auch wenn es viele nicht hören wollen, eine Welt ohne Krankheit, ohne das Böse, ohne das Leid, ohne Krieg. Oder wie immer jene Pole heißen, die man da so gerne heraushaben möchte. Die Welt der Formen lebt von der Spannung und damit von der Grenzsetzung, von der Polarität. Und dadurch gibt es innerhalb der Welt der Formen nicht wahre Liebe. Und führt der Versuch, innerhalb der Welt der Formen zu lieben, schon wieder zu neuen Abgrenzungen. Oder um es in einer Formel zu sagen, Liebe innerhalb der Welt der Formen führt zum Haften. Liebe innerhalb des Bewusstseins führt zur Freiheit. Liebe kann nur letztlich im Bewusstsein verwirklicht werden, kann nur jenseits der Ebene der Formen wirklich verwirklicht werden. Denn nur im Bewusstsein ist wirkliche Einswerdung möglich, in den Formen nicht. Das meint jene wahre Liebe, wie sie immer wieder von den verschiedensten Lehrern gepredigt wurde, in anderen Sprachen auch teilweise unterscheidbare eigene Worte besitzt, die sie abgrenzen von einer anderen Liebe. Agape im Griechischen und im Christentum. Es ist sehr wichtig, dass der Einzelne diesen Unterschied begreift, sonst beginnt er, wenn er es nicht schafft, die Liebe im Bewusstsein zu verwirklichen, die Einswerdung mit allem, was ist, will und nichts draußen lässt. Wer das nicht schafft oder missversteht, bei dem sinkt die Liebe in den Schatten und damit in den Körper und lebt dann hier ihr eigenes Dasein, zum Beispiel als Krebs. Krebs ist Liebe, nur auf der Körperebene. Pervertierte Liebe. Krebs ist ein Liebesproblem. Liebe kennt keine Grenzen, Krebs kennt auch keine Grenzen. Liebe scheut sich nicht vor dem Tod, Krebs scheut sich auch nicht vor dem Tod. Liebe will eins werden mit allem, Krebs will auch eins werden mit allem. Es ist nur die Perversion davon. In der Welt der Formen gelingt dieses Konzept nicht. Krebs ist ein Ego-Problem, ein Abgrenzungsproblem. Die missverstandene Liebe, die Ego-Liebe. Das heißt, die Liebe, die weiterhin Grenzen setzt, haftet. Dies lieb ich und das nicht, den schon, den nicht. Grenzsetzende Liebe ist pervertierte Liebe. Das meine ich hier mit Ego-Liebe. Wer versteht, was das Ego ist und für den Menschen bedeutet, wer das Konzept der Liebe begreift und das Ziel begreift, der Einswerdung mit allem, was ist, und weiß, dass dies nur in dem Bewusstsein möglich ist, der hat das Grundkonzept von Krebs, ja, überhaupt das Grundkonzept von Unheilsein und Heilung verstanden. Und auch das Wesentliche des esoterischen Weges, des Einweihungsweges, der man herausführt aus der Spaltung hinein in die Einheit, ins wahre Heilsein. Krebs hat deswegen auch nur Respekt vor der wahren Liebe. Und da gibt es einen schönen symbolischen Zusammenhang, denn seit alten Zeiten in allen Kulturen ist im Organismus das Symbol für die wahre Liebe das Herz.